Dropkick Drama 129, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. 213, du hast dich in der Nummer verlegt. Ja, vom Gefühl her 213, in Realität 129. Mirko ist heute ein bisschen durcheinander, weil er heute Morgen nicht bei der Kirche war, in der Kirche war. Nee, bei der Kirche war ich nicht. Nee, und auch in der Kirche war er nicht. Nee, das sowieso nicht. Das ist ganz schlecht. Da wäre ich dann ganz schnell wieder weggerannt. Deshalb ist er ganz durcheinander heute. Nee, eigentlich nicht. Wollt mir kurz in der Sendung singen? Nee. So, wir haben hier heute wieder ein volles Programm. Gesungen? Was? Vor der Sendung hast du doch noch gesungen. Ich habe gesummt. Ja. Das mache ich vielleicht später mal, wenn die Gelegenheit dazu da ist. So, wir haben heute ein volles Programm. Wir haben unser Match der Woche, wie immer. Dann haben wir Raw und SmackDown. Dann sollten wir zumindest nochmal auf den Victory Road Main Event eingehen. Und du kannst dann ja noch was zu den anderen Dingen, die bei diesem Pay-Per-View passiert sind, sagen. Woche noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht zum Main Event gesagt letzte Woche. Nee, das ist ja noch aktuell. Fiel mir auch auf, aber es ist noch aktuell. Ich dachte, wir hätten letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, dachte ich auch. Aber wir können ja drüber sprechen. Wir müssen dann mal gucken, man kann jetzt mal Kayfabe brechen und sagen, wir sind jetzt um 17.05 Uhr am Sonntag, wenn wir das hier aufnehmen, und in 40 Minuten geht ja die Wahlberichterstattung der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt los. Das heißt, wenn wir heute länger als 40 Minuten machen, wenn wir heute länger als 55 Minuten machen, dann werden wir ja um 18 Uhr, gibt es ja mal die Prognosen, dann werden wir hier ja live noch die Prognose von der Wahl in Sachsen-Anhalt mitbekommen und natürlich mit Analysen glänzen. Okay, ich öffne hier schon mal nebenbei spiegel.de, damit wir das ja alles online haben. Ja, ich mache um 17.45 Uhr hier Fernseher an. Ja, das ist auch schön. Ich bin nämlich gerade im Wohnzimmer am Bügeln. Das ist immer schön. Bügeln macht Spaß, wissen wir ja seit einigen Ausgaben. Und Computer habe ich schon abgeschaltet. Ich habe heute schon UFC geguckt. Das ist auch schön. So, beginnen wir doch mit dem Match der Woche. Direkt mal. Das hattest du ja letzte Woche ausgesucht. Das war von WrestleMania 18. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war WrestleMania 18 im Jahre 2001. Wenn das jetzt mein rechnerisches Können so ganz passte. Können kann gar nicht rechthaberisches sein. Rechnerisches Können. Das ist einfach nur von. Es müsste 2001 gewesen sein. Könnte sein, ja. 2001 oder 2002, weiß ich nicht genau. Aber WrestleMania 18 weiß ich auf jeden Fall, dass das richtig ist. Ja, es war interessanterweise der Main Event bei WrestleMania 18. Aus dem Sky Dome in Toronto, um den Undisputed Champion Titel Gürtel zwischen Chris Jericho, der den Titel hielt, und Triple H. Triple H kam mit diesem alten Theme-Song noch ein. Ich wollte gerade vor der Sendung nochmal schnell nachgucken, von wem der eigentlich war und wie der hieß, aber tja. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Gruppe hieß. Ich finde nur, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, der wurde ja auch live gesungen. Dass Triple H eigentlich noch nie einen schlechten Theme-Song hatte. Er hat ja drei Stück gehabt und ich finde zwar jetzt hier The Game von Motorhead ist auch wirklich das Beste, aber die anderen beiden, sprich das King of Kings von Motorhead und jetzt dieses, das heißt glaube ich auch einfach The Game, finde ich auch sehr gut. Das war damals zu der Zeit, als so Gruppen wie Rage Against the Machine und ähnliche sehr erfolgreich waren und das war auch so ein Crossover-Metal, bisschen der Gesang mehr, ein bisschen in Richtung Rap, also so ein bisschen halt wie Rage Against the Machine, fand ich sehr gut und wurde live gesungen. Ja eben, das war sehr, sehr gut. Ja, man wusste sowieso schon und das war auch ein weiteres Indiz dafür, der Song von Chris Jericho wurde nicht live eingespielt. Eigentlich wusste jeder im Vorfeld schon, wie das Match ausgehen wird und dass Triple H das Match gewinnen wird. Es war auch die WrestleMania 18 war ja auch die große Show mit dem Icon gegen Icon Match zwischen Hulk Hogan und The Rock. Und das war natürlich kein Titelmatch. Und viele haben aber damals gesagt, weil dieses Poster dann zumindest zum Ende hin auch das Werbeposter für WrestleMania war. Und auch beispielsweise das Cover von der DVD, also Hogan und Rock, haben eigentlich alle gesagt, das müsste Main Event sein und das müsste als letztes Match des Abends laufen. Und WWE hat aber gesagt, weil klassischerweise Main Event immer der Kampf um den Titelgürtel sein sollte, machen wir Triple H gegen Y2J als letztes Match. Findest du die Entscheidung richtig? Ganz kurz, heißt es. Hättest du gesagt, Hogan gegen Rock müsste auf hätte als letztes Match laufen sollen. Nee, ganz kurz noch nebenbei, heißt es Icon oder sagt man nicht eher Icon? Icon? Sagt man nicht eher Icon statt Icon? Icon, das ist Ja? Krone. Okay. Ja, C-O-N. das weiß ich wohl, aber ich dachte eigentlich, man spricht das Icon aus, aber egal. Nee, okay. Ja, ganz kurz davor. Triple H kam mit Stephanie McMahon rein. Ja, nee, sag mal nochmal, findest du die Entscheidung richtig? Ja, da wollte ich jetzt ja drauf. Im Da, Main ja, das Event kommt. oder hättest du Hogan gegen Rock als Main Event Es gesehen? kommt ja alles, es ist ja hier alles chronologisch, habe ich hier mir die Notiz gemacht und ich komme dazu. Chris Jericho kam mit Stephanie McMahon rein und man hat direkt zu Anfang des Matches, beziehungsweise das ganze Match durch, gemerkt, dass kaum Stimmung da war. Also relativ wenig, beziehungsweise eigentlich, ja, Stimmung, also Stimmung konnte man es nicht nennen. Es gab bei einigen Moves immer wieder mal ganz nette Reaktionen, aber nur für ein paar Sekunden und wenn man dann auf der DVD ein bisschen zurückspulte, war man halt bei dem Match The Rock Hogan, was du ja erwähnt hattest, wo die Stimmung, die Atmosphäre ja wirklich fantastisch war. Ja, die Und Leute waren dann im Prinzip nach Hogan gegen The Rock. Das war's dann. Danach waren die Leute so durch mit dem Thema und so diese ganz große Begeisterung, die sie bei dem Match halt hatten, die war dann halt weg. Irgendwann kam ja, man genau. auch nicht mehr als Zuschauer, weil das natürlich, die WrestleMania-Show geht natürlich auch sehr, sehr lang. Ja, in Anbetracht dessen, selbst wenn der Titel wichtiger ist, was ja natürlich so ist, wäre es an dieser Stelle wohl schlauer gewesen, den Pay-Per-View mit dieser großen, atmosphärischen Explosion enden zu lassen. Und ich denke, wenn man das danach gemacht hätte, wäre die Stimmung bei diesem Match zwischen Y2J und Triple H auch durchaus besser sein können. Dasselbe Problem hatte Triple H ja schon mal vor 2 Jahren, als das erste Shawn Michaels gegen Undertaker-Match war. Da war ja dann sein Main Event, das war glaube ich gegen Randy Orton, ne? Da Genau. war ja das Publikum tot. Weil auch alle dann Ja, es ging, das Shawn lag. Michaels und Undertaker-Match Ja, man muss dann aber waren. auch sagen, bei diesem. Da haben sie ja im Nachgang sogar auf der DVD noch, glaube ich, Jubel mit reingeschnitten, ne? Ist richtig, man muss bei dem Match aber auch sagen, was da war gegen Randy Orton, dass das wirklich ein Mist-Match war. Das war wirklich so gar nichts. Es hatte, also das gab es aber auch schon mal in Orlando, Florida bei WrestleMania 24 zwischen Undertaker und Edge, da war bei dem Main Event ja auch erst keine Stimmung, bis es dann so richtig losging. Nee, aber auf jeden Fall hier lag dieses keine Stimmung vorhanden, meiner Meinung nach, nicht daran, dass das Match schlecht war, sondern wirklich, dass davor Hogan The Rock war und das halt für die Zuschauer so der eigentliche Main Event war, ne? Da würde ich auch so sehen. Das Match an sich war ganz ordentlich. Ja, Das hat es war was ein mich, bisschen kurz. Ja, wir können das gleich ein bisschen durchgehen. Ich habe hier so ein bisschen Notizen. Was mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Bei mir auf meiner Tonspur war ganze Zeit so ein komisches elektronisches Brummen im Hintergrund. Ich dachte, alles ist eine Klimaanlage. Es irritierte mich ein wenig. Ist mir nicht aufgefallen. Ist schon sehr Nur seltsam. aufgefallen, dass meine DVD ein bisschen ausgeleiert zu sein scheint. Habe ich Ausgeleiert. schon zu oft geguckt. Und auf dem einen Gerät, da hatte die ganze Zeit da ist das teilweise dann wild geruckelt und gesprungen. Mir Auf ist dem Computer konnte aufgefallen, ich dass es es. einigermaßen vernünftig sehen. Mir ist aufgefallen, dass diese Ausblendungen auch bei dieser WrestleMania wieder ziemlich schrecklich vorgenommen wurden. Überhaupt, wenn man mal so ein bisschen die. Ich hab so ein paar Best-of-DVDs ja von den Superstars. Und wenn man da so ein bisschen durchguckt, fällt einem auf, dass diese Ausblendungen bei den Pay-Per-Views weitaus nicht so genau sind wie bei den House-Shows. Oder bei den. Beziehungsweise bei den Weeklies. Da sind die um einiges genauer. Bei diesen WrestleMania 17, 18, die ja alle so fantastisch waren, da sind diese Ausblendungen total grob. Also auch bei diesem hier, wenn zum Beispiel der Ref da durch die Ringpolster läuft oder Y2J an einer Stelle da dann so in der Ringecke mit dem Kopf voran steckte, es wurde weiterhin ausgeblendet. Das ist Das natürlich. Problem hatte ich mit meiner DVD jetzt Ne, nicht. du hast ja das Original noch. Die Original, weshalb die wahrscheinlich jetzt so langsam auch dem Ende entgegengeht und so ein bisschen halt ausgeleiert, Ich würde mir da beziehungsweise, mal ja, eine, weiß ich nicht. ich würde mir da mal eine Kopie auf dem PC anlegen. Vielleicht ist das Haltbarkeitsdatum überschritten. Ja, ich würde mir da mal eine Kopie auf dem PC anlegen, da man die ja so ohne Ausbildung jetzt auch nicht mehr unbedingt an jeder Ecke bekommt. Und die sind kopiergeschützt, oder? Ja, mit dem richtigen Gerät dürfte das kein Problem sein. Ja, die Storyline des Matches war auf jeden Fall. Ich wollte noch eine kurze Sache, um die Verbindung zwischen dem Match damals und der Zeit heute nochmal herzustellen, wollte ich noch eine Sache sagen. Ich habe jetzt gehört, und zwar zu dieser Geschichte, ob das Titelmatch Main Event ist oder nicht. Ich habe jetzt gehört, dass bei der aktuellen WrestleMania das Match zwischen Undertaker und Triple H das letzte Match sein soll auf der Karte. Ist richtig, habe ich auch gehört und ich bin zweigeteilt. Können wir aber, wir sprechen da am besten am Ende nochmal rüber, dann können wir nochmal alles an Gerüchten, was bei WrestleMania passieren soll und was nicht, durchsprechen. Dann machen wir das so. Ja, Storyline des Matches war auf jeden Fall das linke Knie von Triple H. Das war verletzt, da war ein Verband rum und Chris Jericho ist dementsprechend natürlich immer auf das Knie gegangen. Genau, er hatte ihn vorher irgendwie wohl in einem Segment da angegriffen und das Bein verletzt und das war jetzt halt mit so einem Verband umgekehrt. Das hat Jim Ross dann auch in dem Match entsprechend gut dargestellt. Ja. Also in dem Kommentar. Ja, überhaupt guter Kommentar natürlich. Ja, ne? Ja, sollen wir vielleicht sagen, Jim Ross und Jerry Lawler waren die Kommentatoren und wenn man das so hört, dann merkt man wirklich, was für ein Riesenunterschied zu heute das ist, wie viel doch der Jim Ross da ausmacht. Ja, und ich habe jetzt leider auch noch die Gerüchte gelesen, dass da Jerry Lawler und Michael Cole ja beide Match haben, dass Booker T wohl mit am Kommentatorenpool sitzen soll bei WrestleMania. Das würde mich nicht überraschen, ist aber natürlich ziemlich furchtbar. Ja, so recht früh. Beim letzten SmackDown fand ich ihn jetzt nicht katastrophal, aber... Nee, da kommen wir dann nochmal zu. Aber ich fand ihn immer noch nicht gut. Recht früh im Match versucht Triple H dann schon Pedigree gegen Stephanie McMahon zu zeigen. Das kann Chris Jericho an der Stelle noch ein Missile Dropkick verhindern. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt des Matches in Storyline sind ja Triple H und Stephanie McMahon, glaube ich, noch verheiratet, haben sich aber zerstritten und Jim Ross hat mehrmals gesagt, seine demnächst frühere Frau. Das heißt, da muss wohl irgendwie, das habe ich nicht mehr im Kopf, aber zu der Zeit muss wohl irgendwie so eine Scheidungsstoryline gelaufen sein zwischen den beiden. Mhm. Das hat natürlich auch, das hat Chris Jericho übrigens auch in seinem Buch geschrieben, das hat ihn schon ein bisschen geärgert, dass da fast mehr diese Storyline zwischen Triple H und Stephanie McMahon im Vordergrund stand und dass er mehr so dadurch so ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Mhm. So, das Triple H verletztes Knie wird dann noch von Chris Jericho da so einem Ringpfosten bearbeitet. Also das ist auf jeden Fall psychologisch her vom Aufbau her schon mal fantastisch. Und ich bin mir auch sicher, das Match, das wäre ein richtig guter Main-Event gewesen, wenn das Publikum dabei gewesen wäre. So, es gab dann auch, was zu der Zeit typischer war, das ist heute nicht mehr ganz so häufig, einige Segmente außerhalb des Rings. Und ja, da kommen wir ja zu. Segmente auf dem Announce-Table. Ja, genau, die sind dann am auf dem Kommentatorenpult und Triple H will da den Pedigree zeigen. Die stehen da dann schon so ganz komisch zwischen den beiden Tischen, die da beide abgedeckt sind. Man kann sich schon denken, dass es da dann den Konter von Chris Jericho gibt. Er Triple H überwirft durch das Kommentatorenpult dann. Mhm. Ja, später im Match will Stephanie dann das Match mit dem Stuhlschlag beenden, via Disqualification, damit Chris Jericho den Titel behält. Der Referee kann das verhindern, dann gibt's so ein bisschen... Referee war übrigens, ganz kurze Anmerkung, der Referee war übrigens Earl Hebner, der damals ja bekannt geworden ist durch den Screwjob gegen Bret Hart und der ja heute bei TNA der Chef-Referee ist. Ja, das kann sein, glaube ich jetzt nicht so. Kann nicht nur sein, ist so. Ja, okay. So, dann kann Triple H... Die alle wichtigen Matches geleitet. Jetzt kann Triple H beim zweiten Versuch doch den Pedigree gegen Stephanie McMahon zeigen. Und, Das ist mir übrigens aufgefallen. Die Stephanie McMahon, die musste einiges einstecken. Da war so ein, wo sie auf dem Ringrand stand, dann ein Spear von Y2J, der eigentlich gegen Triple H gehen sollte, wo er dann ausgewichen ist. Da ist sie doch ziemlich übel dann nach hinten weg. Vom Ringrand und dann runter auf diesen Hallenboden geknallt und dann auch nochmal den Spear, den sie auch ganz gut eingesteckt hat. Also da hat man schon gemerkt, dass das mehr zwischen Triple H und Stephanie McMahon fast war. Ja, fand ich aber gut, dass die so weit ins Match integriert wurde. Besser als wenn sie nur außen rumsteht und nichts macht. So, Steph wurde dann auf jeden Fall mit dem Pedigree außer Reichweite geschickt und Earl Hebner hat sich da dann erstmal drum gekümmert. So dass Chris Jericho Zeit hatte, einen Share-Shot gegen Triple H zu zeigen, was dann aber nur den Two-Count brachte. Und da hat Triple H dann vernünftigerweise, wie man das... Die Hände hochgemacht. Wenn man jetzt den auch einsetzt, gemacht, dass er das mit dem Arm, also Hand hoch, entsprechend abgewehrt hat. Genau. Dass das nicht ungeschützt zum Kopf geht. Ja, das fiel mir auch direkt auf, das war sehr gut. Und das war mindestens genauso beeindruckend, als wenn... So wie das bei TNA, bei 3D, Team 3D immer noch ist, als wenn sie das ungeschützt immer machen. Ist um einiges besser, finde ich. Ja. Ja, das so. Entscheidende bei diesen Stuhlschlägen ist ja sowieso nicht, dass du genau triffst, sondern das ist ja im Wesentlichen dieser, der viel ausmacht. Und der ist natürlich genauso hart, wenn du das gegen die Hand kriegst. Ja, das riecht man. Wenn man es richtig timet, dann sieht es ja auch so sehr, sehr gut aus. Man muss die Hand ja nicht schon irgendwie 5 Minuten vorher heben und die da dann noch irgendwie vorstrecken. Also wenn man das richtig kann und macht, dann sieht das sehr gut aus. So, das Finish des Matches, da kommt Chris Jericho dann von der Ecke her angesprungen, da gab es dann bevor irgendwie einen Irish Whip und er wollte dann von der Ecke, glaube ich, irgendwie einen Moonsault oder Crossbody zeigen, was auch immer. Auf jeden Fall landet er dann direkt in dem Pedigree und das ist dann der Dreikampf nach 18 Minuten 42. Du sagtest zu kurz, okay, es war ein WrestleMania Main Event, das stimmt, aber ich fand es jetzt von der Länge her okay. Es könnte auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass das Publikum bis zum Ende hin nicht wirklich in das Match reinkam. Und da, ja, sich da weil es halt einige so dieser Segmente mit Stephanie McMahon gab. Deshalb sind dann so die reine Kampfzeit ist dadurch dann natürlich ein bisschen weniger geworden. Aber insgesamt, ich fand es trotzdem ein gutes Match. Ich fand es nur nicht 4 Sterne. Also mich hat's Ich habe dem 3, 3, 4 Sterne gegeben. Mich hat es sehr gut unterhalten und wenn das Publikum vernünftig, wie sich das beim Main Event von WrestleMania gehört, dabei gewesen wäre, dann wäre das auch ein sehr, sehr guter Main Event gewesen. Ich habe es so mit 4 Sternen bewertet. Ja, da sind wir ja ziemlich nah beieinander. Ich habe dem 3-3-4 gegeben. Was danach noch sehr stark auffiel mir, da merkte man dann doch, dass man da noch jenseits ferne Welten von PG entfernt war, als Jim Ross dann nach dem Match mit einem Schwall an Schimpfwörtern da rauskam. Also da war ich dann doch kurz geschockt, dass das doch so extrem ist. Oder beziehungsweise war früher. Was? Das habe ich jetzt nicht, ich habe es akustisch nicht verstanden, was du gesagt hast mit den Schimpfwörtern. Da kam Jim Ross dann nach dem Match mit einem Schwall an Schimpfwörtern, eine ganze Welle. Da war ich dann schon leicht geschockt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Naja, auf jeden Fall ein gut ausgesuchtes Match diese Woche. Und ich habe dich auch ausgesucht. Ja, ich habe natürlich auch wieder was ausgesucht. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, ich brauche einen neuen Zelt. Ich schreibe mal gerade auf. Das ist nämlich vollgeschrieben. Du musst mal kurz warten. Was haben wir jetzt? Worauf bist du gespannt? Ich bin gespannt, ob du in der Lage sein wirst, ein ähnlich hochklassiges Match auszusuchen. Ich muss aber, bevor du sagst, was du ausgesucht hast, muss ich jetzt erstmal sehen, dass ich was zu schreiben bekomme, damit ich das dann... La la la la la la la. Nächste Woche wird zeitlich ganz schön eng, das alles hinzukriegen. Ich hoffe, dass ich das schaffe, das Match zu gucken. Vielleicht lasse ich so einen Smackdown weg. Ja. Mal gucken. Smackdown ist sowieso im Moment auch, naja, eigentlich sind beide Shows im Moment nicht so richtig spannend. So, dann erzähl mal, was ist das? Das sehe ich ganz anders, aber egal. So, ich habe mir gedacht, zum einen wird The Rock ja Gasthost sein von WrestleMania, zum anderen wird Booker T wohl leider am Kommentatorenpult sitzen. Und da bin ich auf ein Match gestoßen, was doch ganz gut dazu passt. Vom SummerSlam 2001. Es geht um den WCW Champion Titelgürtel zwischen Booker T und The Rock. SummerSlam 2001, Booker T. Das ist, klingt zumindest mal interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein wirklich gutes Match bei rausgekommen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Muss ich erstmal hier meinen DVDs gucken, ob ich das als DVD überhaupt habe. SummerSlam, das ist 2002, King of the Ring. Das ist alles In Your House, Royal Rumble, In Your House, King of the Ring, SummerSlam. 2009. Hast du das The Rock DVD-Set? Hab ich verkauft. Achso. So. Ich hab das mal gesehen, aber wo habe ich das denn mal gesehen? Ja, dann wahrscheinlich auf dem The Rock DVD-Set. Das könnte sein. DVD-Set und wenn der jetzt rein würde, würde ich es mir aus Protest auch nicht kaufen. Nee, ich auch nicht. Das sieht nicht gut. Nö, dann guckst du es halt auf YouTube, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist ja illegal. Nö, das habe ich jetzt ja auch schon einige Wochen machen müssen. So. Dann machen wir weiter mit Raw vom 14. März 2011 aus dem Scott Rade Center in St. Louis, Missouri. Bei The Rise and Fall of WCW kann das ja nicht darauf sein, ne? Das ist ja kein WCW-Match auf Nein. Geht. So, Monday Night Raw beginnt mit einem Video von The Rock. Ich guck noch mal ganz kurz rein. Ja, das ist ja jetzt nicht so spannend für die Zuhörer. Da müssen wir jetzt ja mal ein bisschen mit Material hier weitermachen. War das nicht zur Invasion Zeit? Es gab doch auch mal diesen Invasion Pay-Per-View. Das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall SummerSlam 2001. Ich glaube, ich werde mal vom Invasion Pay-Per-View, was habe ich hier denn noch? SummerSlam 98 und 99 könnte ich anbieten. Hier viele DVDs verteilt. SummerSlam 2001. Ich glaube, ich werde demnächst mal irgendwas von dem Invasion Pay-Per-View aussuchen. Der war ja wirklich, da hätte man ja so viel machen können und der war ja eine derartige Enttäuschung. Und auf dem Invasion Pay-Per-View im Jahr 2001 war übrigens der Inaugural Brawl. Und da war der Champion Booker T mit dabei. Und The Rock taucht der überhaupt auf hier. So, lass uns mal mit Raw weitermachen. Mach mal mit Raw weiter. Wir machen mit Raw weiter. Ja, ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich auch nicht. Zwei oder drei Segmente habe ich noch in Erinnerung. Ich habe mir natürlich auch keine Notizen gemacht. So, es beginnt wieder mit einem Video von The Rock via Satellit aus seiner Wohnung. Wir sehen im Hintergrund. Aber das eine Segment, an das ich mich erinnere, das war ein sehr, sehr schönes Segment. Wir sehen im Hintergrund da wieder diesen Schrank mit den Gürteln. Ja, und der Guesthouse, der telefoniert erstmal, bis dann der Johnson Hensch. Mit dem Präsidenten, das heißt direkt mit Obama. Bis dann die Entrance-Musik von John Cena kommt und wir dachten, der kommt dann in der Arena, aber ein Kind im John Cena-Outfit mit Kappe und allem rundherum kommt dann in den Raum da von The Rock. Das war gar nicht John Cena? Und Ach, das wäre John Cena gewesen. Macht dann erstmal diese ganzen Trademark-Sachen, You Can See Me und so weiter, rappt da kurz und Rock lacht den Jungen erstmal aus, nimmt den nicht ernst, belustigt sich über den und zum Ende hin fängt der kleine John Cena dann an zu weinen. Und dann zeigen sie ab und zu auch mal ins Publikum, wie die da zugucken und die ganzen Kinder und Jugendlichen in den John Cena Dress, die fanden das glaube ich nicht so lustig. Ich fand's super. Ich fand's auch super. Naja, und der Junge, der bekommt dann so eine Packung von diesen Cornflakes, die John Cena da vor einigen Wochen, Monaten ja mal beworben hatte. Die Fruity Pebbles, weil John Cena ja immer so schön bunt angezogen ist und das sind wohl so irgendwie so farbige, die sind so wie M&M's quasi. Nur dass Cornflakes sind? Das ist irgendwie ja, der Amerikaner leben nicht wirklich gesund, wenn man merkt. Ne, das sind diese runden Cornflakes-Ringe, glaube ich. Sowas ähnliches gibt's hier in Deutschland auch. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Irgendwas von Cornflakes ist wahrscheinlich. Genau, furchtbar und voller Zucker. Ja. Also viel ungesünder kann man morgens eigentlich nicht starten. Nee, gibt's sie aber auch. Das macht es nicht besser. Nee, ist aber so. Naja, und dann geht der Junge und The Rock spricht dann nochmal ernst über The Miz mit irgendwie so ein komischer Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, was das jetzt noch sollte. Das war ärgerlich. Das Promo war wirklich gut, aber diese Musik, das haben sie damals auch gemacht, eine Zeit, als Matt Hardy diese komischen Promos gegen Jeff gehalten hat und eine Zeit lang irgendwie bei Kane Promos. Ja, das wollte ich gerade sagen, die olle Kane-Musik im Hintergrund. Wobei ich da noch mehr oder weniger vom Gimmick her verständlich fand, was das jetzt sollte, weiß ich nicht. Rock spricht auf jeden Fall eine Warnung in Richtung von The Miz aus. Ja, also es ist erstaunlich. The Rock, speziell wie er John Cena fertig macht, ich weiß nicht, was die WWE da geplant hat nach WrestleMania. Oder bei WrestleMania. Cena wieder aus der Nummer rausbringen wollen. Ja, und The Rock verspricht... Im Prinzip wird er richtig stark geschädigt. Und The Rock verspricht bezüglich Cena vor WrestleMania nochmal live bei Raw zu sein. Und dann kommt seine Catchphrase und ein sehr gutes Promo-Segment ist vorbei. Also The Rock beweist Woche um Woche, dass auch via Satellit gute Promo-Segmente möglich sind. Sehr, sehr gut. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das so gut ist, wenn sie ihn jetzt noch einmal vor WrestleMania bei Raw live auftreten. Doch, das finde ich als Promotion sehr gut. Das habe ich ja sowieso schon gesagt, dass das eigentlich muss. Also einmal vor WrestleMania und dann nach WrestleMania noch, das finde ich eigentlich perfekt geregelt. Ja, nach WrestleMania ist auch schon festgelegt. Also das passiert auch. Ja, vor WrestleMania ist ja auch festgelegt. Ja, vor WrestleMania auch, das war klar. Aber das nach WrestleMania, das habe ich heute erst gehört, dass das festgelegt ist. Das war schon sehr, sehr lange festgelegt. Ist das so? Ja, das war noch... Also bevor bekannt wurde jetzt, dass er vor WrestleMania noch mal bei Raw ist, einige Wochen vorher schon bekannt gewesen. Das ist interessant. Das Naja, Thomas lebt dann irgendwie so eine Zeitschleife in Hannover, der erhält die Informationen immer erst ein paar Wochen später. Nee, das habe ich im Das. Wrestling Observer Podcast heute gehört. Ach so. Naja, vielleicht hat man es Aber das halt. kann aber auch sein, Vielleicht hat man es nochmal wiederholt. dass das nochmal in Diskussion stand, ob das wirklich kommen soll und dass er sich dann endgültig jetzt entschieden hat, ja, das soll wirklich kommen. Weil in der WWE ändern ja diese Termine sich relativ häufig. Jo. So, dann sehen wir Backstage Snooki von Jersey Shore. Die unterhält sich mit Trish Stratus und dann kommt Vicky Guerrero mit Dolph Ziggler dazu. Und Vicky meint wieder, was Snooki denn hier zu suchen hätte. Will ihr eine Ohrfeige verpassen. Snooki kontert halt selber mit einer Ohrfeige und haut dann mit Trish Stratus schnell ab. Und dann macht sie noch einen dicken Witz, also Beziehungsweise vielleicht sie haut mit John Morris noch, nach. dass sie zu dick wäre. Aber das fände ich, das fand ich ganz witzig, weil diese Suki, die ist so klein und ist auch nicht gerade die schlankste, hatte ich den Eindruck. Die wirkt ehrlich gesagt viel dicker als die Kigero. Ja, es ist eine normalere Person. Genau, die Vom Gewicht her. dadurch, Es ist nicht das typische BWE-Diefenmaß. dass sie Zwergengröße hat, also ich würde mal vermuten, die ist noch ungefähr einen halben Meter kleiner als du. Und du bist ja schon ein ziemlicher Zwerg. Also deshalb wirkt das natürlich, sie wirkt so ein bisschen, als wenn man sie auch rollen könnte. So schlimm fand ich das jetzt nicht, weil sie ist halt etwas kleiner, ne? Genau, Zwerg. Kann ich verstehen, dass ihr Zwergen untereinander euch gut versteht. Ah. Nee, mir war die bis zu dem Montag nicht bekannt. Ich verfolge diese Sendung ja nicht. Jersey Shore, verfolgst du die? Hast du irgendeine Ahnung, um was es da geht? Ich habe die noch nie gesehen. Ich weiß nicht. So von den Kommentatoren, was ich jetzt gehört habe, sagen die öfter Reality-Show. Ich dachte mal, das wäre so eine ganz normale TV-Serie mit einer Geschichte, aber das klingt ja Naja, fast, so als wenn das ist. irgendwie so eine Reality. Ja, also von den Ausschnitten her sah das auch eher nach Reality, vielleicht ein bisschen scripted aus. Aber nichts, was mich nun unbedingt interessieren würde. Ja, interessiert mich auch nicht. Gucke ich mir nicht an. Gibt's, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht, ne? Könnten doch, ich glaube, das, ja, könnte ja jetzt nicht mehr, aber es könnte wohl mal auf MTV gelaufen haben. Aber da wir jetzt MTV ja nur noch als Pay-TV haben, kann man das auch wieder vergessen. Man könnte mal auf YouTube gucken. PayTV? Habt ihr MTV als PayTV? Nee, haben wir nicht. Aber man könnte mal auf YouTube da noch gucken. So, in der Halle sehen wir dann Michael Cole in seinem Glasraum, seinen Palast, die Coal Mine. Und Finde ich ja ganz nett. ja, da kommentiert er jetzt diese Woche drin, um sich vor Jerry Lawler zu schützen. Und Matthews und Lawler sitzen weiterhin wie üblich am Kommentatorenpult. Was natürlich ein bisschen blöd ist, ist, dass die Tür zu diesem Coal Mine vollständig immer geöffnet ist und dass er da auch, wenn er da reingeht, nicht irgendwie mit dem Schlüssel das abschließt. Ich Also glaube, ein die Tür. richtig toller Schutz ist er dann auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man die Tür irgendwie. Nee, das stimmt. Die ist auch nicht wirklich abgeriegelt, ne? Und ich glaube, das Dach von oben ist auch offen. Also man Oben könnte ist da es auch. auch offen da und es ist Ja. nicht so hoch. Also so ein richtiger Schutz ist er natürlich nicht, aber es sieht trotzdem lustig aus. Ja, sieht cool aus. So, Miss betritt den Ring und stellt sich im Vergleich zu The Rock noch ein bisschen besser dar. Und dann meldet sich noch der General Manager. Cool, will dann aus, ist dann auf dem Weg aus dem Käfig heraus zu dem GM kommt Computer und so weiter, aber Jerry Lawler übernimmt die Aufgabe und hält Cole auf. Hätte ihn dann natürlich auch niederschlagen können, dann hätte der Käfig nicht viel gebracht. Aber dann würde er ja entlassen werden. Es gibt ja Das die stimmt. Regel, dass sobald Jerry Lawler Michael Cole vor dem Match schlägt, dass er dann entlassen wird. Finde ich aber auch ziemlich ein Quatsch in Richtung deshalb, dass Cole das ja ohne Probleme jetzt da andere Dinge gemacht hat, als da Abstand zu nehmen von Lawler. Aber. Alles ein bisschen albern, ne? So, und der King kündigt zwei Matches an für heute Abend. Beides First-Time-Ever-Matches. Zum einen John Cena gegen Alberto Rio, heute im Main Event. Und das folgt direkt als nächstes The Miz gegen The Great Khali. Ja, das war ein großer Fehler. Ja, und in dem Match von Great Khali und The Miz greift Alex Riley ein. Mit einem Stuhl? Nein. Davor hatte The Great Khali The Miz in diesen Vice Grip genommen, wo er mit beiden Händen, wie heißt das Ding? Vice Grip. Genau. Und da sah The Miz als Champion ganz schwach aus. Das fand ich nicht gut. Ja, das stimmt. Ganz, ganz, ganz schwach. Und ich dachte schon, jetzt gibt er auf. Ja, das dachte ich auch. Und dann muss er noch von jemandem, der übrigens ja entlassen ist, aber trotzdem da noch in der Halle frei rumlaufen kann, ohne dass die Security da... War dann aber auch direkt wieder weg, man sah ihn nicht nochmal. War dann aber, also Alex Riley war dann wieder direkt weg, man sah ihn nicht nochmal, oder so? Nee, an dem Abend nicht, aber ist dann ja gestern bei dieser Show im Madison Square Garden wieder aufgetaucht. Ja, das stimmt, da ging es aber auch darum, ob er wieder aufgenommen wird im Raw Roster, und da wurde er auch nach 30 Sekunden von Great Khali wieder besiegt. Und vorher in, ich glaube, Connecticut oder irgendwie so war es auch. Siehst du, da hat man ihn gekündigt und trotzdem hat er irgendwelche Matches, zum Beispiel gegen den Great Khali. Ja, er hat die Chance, halt wieder ins Roster zu kommen. So, auf jeden Fall, The Miz setzt nach dem Match noch einen Stuhl gegen Great Khali ein und ja, erst gibt's da ein paar Schläge zum Kopf, glaube ich auf jeden Fall, waren auf jeden Fall geschützt, wenn es Schläge zum Kopf überhaupt gab, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Great Khali sackte da dann zusammen und dann gab's noch einige harte Schläge gegen den Rücken, wo der Stuhl dann auch an einer so ein bisschen zerstört wurde und Great Khali hatte auch eine leichte offene Wunde am Rücken. Wo ist da ein bisschen Blut, das sah ziemlich gut aus, wie der Great Khali da dann so lag, was man ja nicht allzu oft sieht, und da dann auch noch blutete, das wirkte schon, und dann mit The Miz, der dann den Stuhl da all mit trug, das wirkte schon sehr gut für den Champion wieder, dann im Gegensatz zu dem, was im Match passiert ist, und es gab auch einen... Das ist bei dir ja sowieso relativ egal, was passiert, solange nur Blut fließt. Ja, ist richtig. Ich als Blutrünstiger. Und es gab dann auch noch einen vollen Zoom-In auf Khalis Wunde am Rücken. Also, ich hoffe ja drauf, dass bei WrestleMania geplant Blut fließt. Ich hoffe noch drauf. Ich hoffe. Der Zoom-In, der war auf jeden Fall toll. Ich habe mich gefreut. Es war toll. Und dann gibt's noch einen sehr schönen DDT gegen Great Khali auf den Stuhl. Du solltest mal zum Psychiater gehen. Ja. Dann nehme ich einen Stuhl mit und dann blutet der Psychiater und dann freue ich mich. Okay? Okay. Ich bin konzentriert am Bügeln, deshalb kann ich jetzt gerade nicht antworten. Ich hatte mich übrigens versehen, jetzt erst kommt das Backstage-Segment, wo John Morrison sich mit Snooki unterhält und dann Vicky Guerrero und Dolph Ziggler kommen. Das kam an der Stelle jetzt erst. Das vorher, jetzt nicht normal. Vorher haben wir nur Trish Stratus mit Snooki reden sehen. So, Snooki gar nicht erkannt, weil die so klein ist, die konnte man kaum sehen. Du bist echt nett. Heute. Bist du noch da? Ich bin immer da. Ja, dann so, wie angekündigt, letzte Woche gab es dann das United States Championship Match und Justin Roberts hat nochmal dran erinnert, wenn Sheamus jetzt verliert, dann verschwindet er. Dann gibt er auf. Dann kündigt er. Also Sheamus gegen Daniel Bryan mit Gail Kim im Ring. Und es war ein sehr, sehr gutes Match, muss ich sagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich würde mich freuen, laut der WrestleMania-Card von Dave Meltzer, die ja jetzt immer mehr so die Form annimmt, wie sie halt einige Wochen vorher schon im Internet stand, soll es das Match auch nochmal bei WrestleMania geben. Also ich würde mich freuen, wenn man da dann nochmal ein bisschen mehr, also die bei WrestleMania geben sich die Wrestler ja sowieso nochmal ein bisschen mehr Dingens. Mühe. Ja, genau, Mühe. Und davon her könnte das sehr gut werden, da das jetzt bei Raw ja schon, fand ich zumindest, verdammt gut war. Und das war ein hervorragendes Match und war nach meiner Meinung nach auch das beste Fernsehmatch der Woche. Ja, kann sein. Und Daniel Bryan springt dann... So ein bisschen zu diesem Thema Daniel Bryan gegen Sheamus. Ich habe so ein bisschen Sorge nach SmackDown, da kommen wir nachher noch zu, dass stattdessen bei WrestleMania vielleicht so ein Vereinigungskampf zwischen US und Intercontinental Title stattfindet. Nein. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall springt... Nee, nicht nach dem klaren Ende bei Raw. Bei SmackDown. Nachdem, Daniel Bryan springt dann vom Top Rope in den Bro-Kick von Sheamus. Der wirkt übrigens auch sehr gut. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, wenn da jemand angesprungen kommt. Und bei diesem Bro-Kick, da ist der Sheamus hier auch wirklich für kurze Zeit voll in der Luft. Und dann diesen Bro-Kick zu zeigen, wenn man mehr oder weniger in der Luft schwebt gegen jemanden, der angesprungen kommt, das wirkt ja, schon... Genau mit dem richtigen Timing in der Luft sich ja schon ins Fallen bewegen. Naja, und Sheamus muss ja auch aufpassen, dass er da dann nicht irgendwie noch irgendwie rückwärts fällt, weil er ist dann ja auch kurzzeitig in der Luft. Auf jeden Fall ist das dann der Freakout und Sheamus ist neuer United States Champion. getimed sein und das haben die sehr, sehr gut hingekriegt. Das war sehr gut. Ein bisschen so wie damals wie dieser AKO gegen Evan Bourne. Genau. Wobei mich an dieser Stelle etwas störte, dass man das jetzt schon gezeigt hat, auch in Richtung WrestleMania, wenn es das Match da geben sollte. Ist natürlich blöd, wenn man solche Sachen da dann vorausnimmt. Das wäre für WrestleMania auch ein sehr gutes Ende gewesen, natürlich, ne? Ja, das ist das Problem, dass im Moment jede Sendung fast wie ein Pay-Per-View behandelt wird. Wenn man bedenkt, dass Triple H jetzt vor WrestleMania auch nochmal ein Match bei Raw haben wird, das ist halt einfach relativ dumm. Weil eigentlich Triple H hat so lange nicht mehr gekämpft. Würde ich ja sagen, wenn sie ihn mal wieder kämpfen sehen wollen, dann bestellen sie sich mal gefälligst WrestleMania, denn da kämpfen. Was für ein Match wird Triple H denn noch haben bei Raw? Welches weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er wohl in der letzten Show von WrestleMania nochmal ein Match bei Raw haben will. Haben wird. Naja gut, man kann ja irgendein Jobber-Match bringen, wie früher immer. Würde ich trotzdem nicht machen. Also ich hätte wirklich gesagt, wenn man Triple H mal wieder sehen will, der war ja nun wirklich sehr, sehr lange weg, dann sollte man sich WrestleMania kaufen. Sonst ja, ist richtig. Wobei, wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir schicken irgendeinen Jobber rein, zum Beispiel einen Chris Masters. Das wäre übrigens eine gute Idee. Irgendwie Chris Masters und dann bringt man irgendwie ein zweiminütiges, mehr oder weniger, ja, ein Jobber-Match halt. Das fände ich jetzt nicht so schlecht zum Aufbau. Ich fände es schlecht. Nee. Michael Cole kündigt an, dass er eine Person aus Jerry Lawlers Vergangenheit bringen wird. Und, ja, da kommt dann nach der Werbung das Promo. Michael Cole verspricht, Lawler WrestleMania zu besiegen. Und dann kommt Lawlers biologischer Sohn raus. Brian Christopher, ehemals Grandmaster Sexay. Genau. Und der tanzte sich da in den Ring hinein. Und Brian meint dann, dass es ihm so vorkäme, er wäre ohne Vater aufgewachsen. Und er geht dann noch zum Kommentatorentisch, wo Lawler ja sitzt. Und schubst Lawler immer wieder und verpasst ihm ein paar Ohrfeigen. Und teilt mit, dass er den Ringnamen Lawler nicht trug, da er sich für seinen Vater schämt. Und Jerry Lawler sitzt die ganze Zeit da. Man merkt, dass er recht wütend ist. Es wurde sehr gut dargestellt. Aber er macht nichts weiter. Während Cole sich im Ring natürlich sehr, sehr freut. Also ich muss sagen, der Aufbau zu diesem Match gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist das Schlimme. Das Match ist fast besser aufgebaut als die Main Events und wird natürlich als Match jetzt irgendwie nicht so besonders toll sein können. Was ganz interessant ist noch bei dem Grandmaster Sexay, der war damals wirklich in der WWE, der ist wegen Drogeneskapaden rausgeschmissen worden. Also so ein bisschen war das wie bei Jeff Hardy. Der war früher auch mehr so ein Highflyer. Das sieht man jetzt, der ist richtig, also der ist gealtert, der sieht im Prinzip älter aus als im Gesicht als Jerry Lawler. Der kämpft heute noch im Ring und so in Independent-Shows, ist aber auch deutlich kräftiger geworden, als er früher war. Also High-Flying-Action kann er bestimmt nicht mehr zeigen. Und als er da diesen wilden Tanz zum Ring, den hat er früher auch gemacht. Da pustete der wie verrückt ins Mikro. Damit er sein Gimmick erfüllt. Ja, und er pustete wie verrückt. Ja, als er bei Lawler dann am Kommentatorenpult stand, er pustete wie verrückt ins Mikro. Und auch immer ins Mikro, ganz klar, anstatt das Mikro dann wegzuhalten. Er pustete immer wie so ein Verrückter rein. Ja, der konnte nicht mehr sprechen. Aber sowas von außer Atem. Und das, obwohl er nur zum Ring getanzt ist. Ja. Aber man muss sagen, am Mikro ist er weiterhin sehr gut. Ein kurzes Update. Es beginnt jetzt im ZDF um 17.45 Uhr die Vorberichterstattung zu den Wahlen. Ja, wir sind jetzt aber bei Raw, da werde ich jetzt den Fernseher nicht nebenbei anmachen. So. Werdet ihr dann um 18 Uhr die Prognose vorlesen? Das ist gut, das machen wir. So, und Michael Cole sagt dann gerade, dass es doch sowieso niemanden gibt, der irgendwie sich um Jerry Lawler kümmert. Dann ertönt das Entrance-Theme von Jim Ross und der liefert sich dann mit Cole im Ring eine verbale Auseinandersetzung. Das war hervorragend. Beide stellen sich gegenüber, bis dann Lawler hinterrücks von Jack Swagger attackiert wird, am Kommentatorenpult. Und Swagger geht dann auch noch im Ring und Ross versucht ihn noch dran zu hindern, da irgendwie auf ihn loszugehen, aber der nimmt dann Eins musst du noch erzählen, das darfst du nicht vergessen. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Und zwar hat nachdem Jim Ross und Michael Cole sich erst quasi einfach nur mit Worten gestritten haben, hat dann Jim Ross irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, komm, dann tragen wir es jetzt aus. Und hat dann sein Jackett ausgezogen und angefangen, die Ärmel so hoch zu krempeln und gesagt, werden wir mal richtig kämpfen. Ja, genau. Jim Ross wurde auch quasi, um diesen Kampf zu unterbinden. Aber die Leute haben sich natürlich, und das war ja der Witz, Match weiter aufzubauen. Die Leute haben sich natürlich alle jetzt gefreut, dass Jim Ross den Michael Cole mal in der Trachtprügel versetzen hat. Ja, Jim Ross hat auch sehr viel Jubel bekommen, das ganze Segment über. Ja, dann kam auf jeden Fall Jack Swagger und nach einem Tiefschlag hat der dann Jim Ross in den Ankle-Lock genommen. Cole beschimpfte dann den noch, bis Jerry Lawler dann zum Safe in den Ring kam. Aber Cole springt dann auf den Rücken von Jerry Lawler und Swagger hatte dann leichtes Spiel und nimmt auch Jerry Lawler in den Ankle-Lock. Und Cole selbst zeigt dann auch noch seinen neuen Ankle-Lock, wie er dann später in der Sendung noch sagte, die Premiere seines neuen Ankle-Locks gegen Jim Ross in diesem Fall. Er nennt den anders. Weißt du, hast du das mitbekommen, wie er den nennt? Jein, wahrscheinlich schon. Ja, dann sag doch. Nee, weiß ich jetzt nicht. Er nennt den Ankle-Lock. Ach so. Damit das Michael Cole da in diesen Enkel, kann man ja Enkel, wenn man da schnell spricht, kann man das ja so mit einbauen und so nennt er das. Bei dem Segment hat sich offensichtlich auch wirklich verletzt. Ja, er hatte da wohl irgendwie eine Zerrung am Bein. Und zwar hat er ja zweimal den Ankle-Lock abbekommen und man sollte ja meinen, dass dann er der Nicht-Profi, der Michael Cole, da Schaden anrichtet, aber es soll wohl so sein. Das hatte der Dave Meltzer direkt in der Sendung nach, in dem Podcast nach der Raw gesagt, dass Jack Swagger wohl ein bisschen überambitioniert war und. Ja, es sah auch recht wüst aus, muss man sagen. Knie ausgekugelt hat oder so. Ja, es sah auch recht wüst aus. Es gab wohl, also ich habe was von einer Zerrung gelesen. Ja, was genau dann war, weiß ich nicht. Das war halt direkt nach dem Pay-Per-View. Und Jim Ross war aber sehr überzeugend, wie er da geschrien hat. Und ein Teil davon war halt echt, aber ein Teil war auch. Hat er natürlich gespielt, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ja, und nach der Aktion lassen sich dann noch Cole und Jack Swagger feiern mit diesem tollen Tanz. Ja. Ja, also das Match ist definitiv besser aufgebaut als zum Beispiel Miss gegen Cena. Ja, ja. Der Aufbau von Undertaker und Triple H, der stört mich noch ein bisschen, wenn das wirklich der Main Event wird, wovon ich mal fast ausgehe. Ja, da könnte man ein bisschen mehr machen. Ne? Ja, diese Woche kam ja gar nichts, außer dem Video. Von Shawn Michaels passiert da relativ wenig eigentlich. Ja, was schade ist. Man müsste da nochmal was... Karriere gegen Streak kommt dieses Jahr auf jeden Fall auch nicht, weil sie sich gesagt haben, dafür hätten wir jetzt zu wenig Zeit, das jetzt noch aufzubauen. Ich weiß gar nicht, ist jetzt am Montag schon die letzte Woche vor WrestleMania? Oder? Nee, es gibt noch zwei Ausgaben. Raw vor WrestleMania. Okay, das heißt, dann ist nächste Woche die Go-Home, oder übernächste Woche die Go-Home-Show dann. Ja. So, dann gibt es wieder ein Match zwischen Randy Orton und dem letzten New Nexus-Mitglied. Da geht es dann ja nochmal darum, wer bei WrestleMania bei CM Punk am Ring stehen kann. Und Randy Orton besiegt auch Mason Ryan via RKO, überraschend. Beziehungsweise überraschend nicht, aber der RKO, der kam aus dem Nichts. Und das heißt, es wird bei WrestleMania ein One-on-One-Match zwischen Randy Orton und CM Punk geben. Was meiner Meinung nach auch richtig ist, so. Ja, und der Mason Ryan, den sollen sie wieder zurück in die Entwicklungsliga schicken. Der kann wirklich gar nichts. Oh, das sah schlecht aus. Ne, das finde ich nicht. Also den finde ich für New Nexus so als so ein bisschen als Leibwächter finde ich den sehr, sehr gut. Und CM Punk hat... Wenn er keine Matches zeigt, ist das in Ordnung. Aber das Match, er konnte ja nicht mal die Power-Moves, die so ein großer Mann üblicherweise ausführen, die hat er ja nicht mal richtig hingekriegt. Ja, nichts hingekriegt. Ja, finde ich nicht so dramatisch. Naja, wenn ich mir das Match angucke, dann soll es auch vernünftig aussehen. Sonst brauche ich es mir nicht angucken. Für eine Weekly-Sendung reicht das allemal, finde ich. So, auf jeden Fall, CM Punk hat sich dann am Entrance-Set das Match angeguckt und wollte dann zum Ring ein. Randy Orton schafft es ganz, ganz schnell noch Mason Ryan im Punt-Kick zu verpassen und dreht sich dann direkt um und liegt da dann wieder so Viper-schlangenmäßig am Ringboden und hämmert da dann so drauf, sodass Orton und Punk sich da direkt gegenüber sind, so am Ringboden. Das war wie auch perfekt getimed. Ja, obwohl das Match so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Die ersten Wochen war der Aufbau gut, aber dann hat sich das zu sehr wiederholt mit den Matches gegen die einzelnen Mitglieder. Warum ist das Match jetzt in den Hintergrund geraten? Die sind sich doch jetzt am Ende da gegenüber und so. Das war jetzt doch vom Aufbau, fand ich sehr, sehr gut. Also, weiß ich nicht, hat mich irgendwie nicht mehr so richtig interessiert, weil das war im Prinzip genau dasselbe, was die zwei Wochen davor auch schon passiert ist. Da war irgendwie kein nichts Neues, keine andere Entwicklung. Weiß ich nicht. Nee, finde ich schon. Also ich finde das sehr, sehr gut jetzt. So von dem Aufbau her, dass Randy Orton alle... Aber ich habe, also als das lief, da habe ich nicht so richtig groß nach vorne geguckt, weil ich sowieso schon wusste, was passiert. Nee, ich finde das sehr gut jetzt dadurch, also dass jetzt so ein bisschen aufgebaut wird, dass Randy Orton es geschafft hat, nach und nach alle New Nexus-Mitglieder durch den Punt-Kick jetzt außer Gefecht zu setzen, um jetzt halt zu sehen, ob er bei WrestleMania das auch noch gegen CM Punk ausführen kann. Oder ob da was anderes passieren wird. Also ich muss überhaupt sagen, dass mir jetzt ein paar Wochen vorher, ich hatte das ja glaube ich vor 2 Wochen gesagt, dass jetzt das da bei Raw so diese Vorfreude auf WrestleMania begonnen hat. Und ich muss jetzt sagen, ich freue mich tierisch auf WrestleMania. Und ich muss auch sagen, auch wenn man jetzt so über die WrestleMania-Card liest, es wirkt ja jetzt erst nicht so dolle, aber ich glaube, das wird eine richtig gute Veranstaltung. So, ebenfalls in die diesjährige Hall of Fame aufgenommen wird der US-Star-Komiker Drew McCarry. Ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, dass der irgendwas mit WWE zu tun hat. Ich auch nicht, ist ja auch nicht meine Zeit gewesen. Ich dachte, als der kam, dass er dann diesen Pete Rose, diesen Baseballspieler, der hat wohl irgendwie in der Storyline mit dem was zu tun gehabt. Aber ich dachte erst, wieso, der ist doch schon in der Hall of Fame. Ja, der war wohl mal auch im Royal Rumble Match, ja, wie das da in dem Promo-Segment für die Hall of Fame-Aufnahme gezeigt wurde. Na Also denn. eine überflüssige Einführung in die Hall of Fame. Ja, finde ich auch. Also wenn da jetzt schon Komiker, irgendwelche Komiker reingesetzt werden. Ja. Naja, in 10 Jahren wird wahrscheinlich diese Snooki in diese Hall of Fame eingeführt. Ne, das glaube ich nicht. Eher Floyd Mayweather. Der wird es, glaube ich, nicht annehmen. Ne, meinst du? Da müsste man ihm, glaube ich, ziemlich viel Geld bezahlen, dass er das macht. Und ich glaube, für eine Hall of Fame Geld zu bezahlen, das ist nicht sinnvoll. Nee, wahrscheinlich nicht. So, Michael Cole befindet sich da in seinem Glaspalast und verspricht den In Eng. seiner Coal Mine. Ja, für mich ist es immer noch der Glaspalast. Und er hat es ja auch schon Coal Palast Mine. genannt. Nee, er hat es auch schon Palast genannt. Ich weiß nicht genau, er hatte noch irgendwas dazu gesagt. Was genau für ein Palast es ist, aber ich weiß auch nicht mehr. Nee, er hat was mit Palast gesagt. Er verspricht auf jeden Fall seine Version des Ankle-Locks auch bei dem WrestleMania-Match gegen Jerry Lawler einzusetzen. Also den Encode-Log quasi. Ja, seine Version des Ankle-Lock. So, jetzt läuft hier ein ZDF-Spezial gegen Libyen. Hoffentlich kommt jetzt doch trotzdem die Wahlberichterstattung. Es wird schon noch kommen. So, Snooki und Trish Stratus. Also, wir haben noch 9 Minuten Zeit. Um 18 Uhr will ich die erste Hochrechnung sehen. Ja, das kommt dann bestimmt unten klein eingeblendet. Was ist das? Ich esse jetzt mal eine Milchschnitte. Manchmal bin ich am Verzweifeln. Wieder bist du am Verzweifeln bei Milchschnitte? Nee, ist auch egal. So, Snooki und Trish Stratus sind Backstage und machen sich auf den Weg zum Ring und kommen noch an Zack Ryder vorbei, der Snooki sein Sixpack präsentiert. Was? Getrunken in der Sendung? Nein, habe ich nie gesagt. Justin Roberts kündigt dann Snooki an. Und die setzt sich dann nach einem kurzen Promo außerhalb des Rings, da neben Kommentatorenpult und dem Glaspalast, auf einen Stuhl. Vicky Guerrero kommt heraus und Die hat, als sie auf dem Stuhl saß, jetzt glaube ich, sie ist ja sehr klein, jetzt glaube ich, die Beine gar nicht auf den Fußboden bekommen, ne? doch hat sie. Vicky regt sich ein Wahrscheinlich. bisschen darüber auf, dass Snooki Wahrscheinlich. ja auf dem Cover des Rolling Stone war, was ja eigentlich, wo ja eigentlich sie hätte drauf sein müssen. Und ja, Trish Stratus kommt dann noch heraus und dann gibt es ein No Disqualification Match. Es geht ja, worum geht's? Geht's darum, dass Vicky Guerrero jetzt bei Raw bleiben darf oder nicht? Ja, ne? Nee, es geht darum, ob sie entlassen wird oder nicht. Gut, also im Prinzip ist es ja dasselbe. Wenn sie in der einen Sendung entlassen wird, dann kommt sie ja zur anderen Sendung und wenn sie da entlassen wird, geht sie wahrscheinlich wieder zur anderen Sendung. Aber SmackDown ist sie ja schon entlassen, da kann sie jetzt ja nicht nochmal hin. So, auf jeden Fall, Vicky Guerrero besiegt Trish Stratus via Pinfall, denn zuvor griffen Lay Cool in das Match Jetzt ein. Wahlberichterstattung. Also sie sind. Zuvor griffen Lay Cool in das Match ein und Michelle McCool verpasste Trish Stratus einen Kick. Auch Dolph Ziggler griff ein, wurde allerdings von John Morrison aus dem Ring befördert. Ist auch nicht nett, ne? Vicky kann also bleiben und nach dem Match geht dann Michelle McCool nach raus. Snooki hat auch schon in das Match eingegriffen, hat da wohl Michelle McCool vorher da von der Ringmatte runtergezogen und Michelle McCool schubst jetzt Snooki da zurück in den Sitz. Als die beiden gegenüberstanden, konnte man übrigens auch nochmal sehr gut sehen, wie klein Snooki wirklich ist. Also ich schätze 1,20 Meter, viel größer wird die nicht sein, oder? Und von Snooki gab es dann die Rache. Jetzt kam die Aktion, ja, ich bin wirklich ein bisschen durcheinander, danach kam die Aktion, wo Michelle McCool davon der Ringmatte runtergezogen wurde und im Ring. Man merkt das schon, wenn Mirko über dieses Snooki spricht, dann wird er mal ganz durcheinander. Ich frage mich, woran das wohl liegen mag. Nee, das kommt, weil das hier alles so kurz aufgeschrieben ist und im mal, Ring. Man müsste eigentlich mal gucken, was du aktuell in deinem Zimmer so für Poster hängen hast. Ach, da hat sich schon seit langer Zeit nichts mehr geändert. Und im Ring gibt es dann. Ich welche Jersey Shore Poster hängen. So, nee, mir war echt. Wo soll ich die dann her? Das ist schon sehr, sehr mysteriös alles. Und im Ring gibt es dann ein Face und Heel Brawl, wo Snooki auf Layla springt und Michelle McCool sich um Trish Stratus kümmerte oder andersrum, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf ihr wurde dann ein weiteres WrestleMania-Match festgelegt. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Vom GM? Das WrestleMania-Match, das hat quasi Vicky Guerrero, hat die Herausforderung ausgesprochen. Ach ja, die ist ja jetzt offiziell bei Raw, die kann das jetzt ja. Ach ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ja, genau, Vicky hat die Herausforderung ausgesprochen und Snooki hat es dann für ihr Team angenommen. Also Dolph Ziggler und Lay Cool werden bei WrestleMania auf John Morrison, Snooki und Trish Stratus treffen. Und mit Ziggler und Morrison könnte es ein gutes Match werden. Und dann hat man halt noch ein bisschen Prominenz im Match und ein bisschen mit Trish Stratus eine Legende in Anführungszeichen und Lay Cool ein bisschen Unterhaltung. Es ist. Bin ich so abgeneigt gegen dieses Match. Könnte ganz nett werden. Ich vermute mal dann, dass damit das Money in the Bank endgültig vom Fenster ist, aber das war eigentlich ohnehin relativ klar wohl. Ja, das denke ich auch. Das ist schade. Aber jetzt versucht man halt durch diese Mehr-Personen-Matches noch dann die anderen Leute irgendwie bei WrestleMania unterzubringen. Wobei ich dieses Match gar nicht so schlecht finde. Das könnte ganz unterhaltsam werden. Also wenn viele Segmente zwischen Dolph Ziggler und John Morrison sind und die anderen nur so ein bisschen Highspots zeigen, dann könnte es ganz nett werden. Genau. So, 3,5 Sterne Match, das ist bei dir jetzt Essenszeit? Oder was klimpert oder so? Nee, ich trinke Tee. Ach so. So. Mach mal weiter, dann die nächste Intermission sag ich dann Bescheid, wenn die. Shawn Michaels redet nochmal in einem Video über über Undertaker und dann folgt der Main Event zwischen Alberto Rio und John Cena. Alberto Rio kommt mit Brodus Clay und Ricardo Rodriguez rein und John Cena besiegt Alberto Rio via Disqualification, nachdem Brodus Clay in das Match eingriff und John Cena attackierte, als dieser gerade den AA gegen Del Rio ausführen wollte. Okay, jetzt hat er beim Tempo in der Sprache gut angezogen. Man nennt ihn auch, für diejenigen unter euch, die noch früher die ZDF-Hitparade geguckt haben, man nennt den Kollegen ja gerne auch Mirko Thomas Heck. Das ist fies. Hast du das jetzt verstanden? Ja, ich kenne diesen Herrn wohl. Dieter Thomas Heck, der hat früher bei der ZDF-Hitparade den Schnelldurchlauf auch immer so schnell gesprochen. Wie du gerade die Matches besprochen hast, so schnell gleich ansprechen, das geht viel zu schnell alles. So, mach mal weiter. In 3 Minuten kommt die Vorberichterstattung. Nein, die erste Prognose. Rede ich wirklich so schnell? Ich weiß es gar nicht. Ja. So, nach dem Match. Die Heels schlagen weiter auf Cena ein. Wenn du in 4 Minuten die Sendung noch zu Ende bekommst, bist du auf einmal ruckartig schneller geworden. Nee, wir müssen ja noch SmackDown durchsprechen und wir haben ja Zeit genug eigentlich, ne? Das schaffen wir aber in 3 Minuten nicht. Dazwischen kommt noch die Prognose. Ja, machen wir nicht. Das nehmen wir noch alles rein. So, die Heels schlagen weiter auf John Cena ein, bis Entrance-Theme von The Rock ertönt und das Publikum springt ja hoch. Michael Cole hatte vorher noch angekündigt, dass The Rock heute da wäre. Er hätte das aus sicheren Quellen. Ja, und kurz nachdem The Rock dann da ist, merkt man, es ist eigentlich The Miz, der da so die Haare so eine Glatze da hatte, so eine künstliche. Aus dieser klebrigen Masse, was auch immer das ist. Genau, so eine kosmetische Badekappe nennt man das wohl bei den Künstlern. Mhm. Fand ich sehr gut. Also ich dachte erst auch wirklich, jetzt kommt The Rock und es war wirklich gut gemacht. Fand ich gut. Auf den Gang so zum Ring hat er ganz gut drauf gehabt. Und im Ring bekommt Cena dann noch den Rock Bottom von The Miz. Und dann wird Cena noch ein bisschen abgefertigt. The Miz nimmt sich Mikrofon und redet da auf Cena ein, dass er ihn fertig machen wird und verpasst Cena mehrmals mit dem Mikro harte Schläge. Es gibt dann ja auch noch die Information dazu, dass Cena bei Raw entweder bei einem Kick von Alberto Del Rio oder bei einem dieser Mikroschläge eine Gehirnerschütterung davongetragen hat. Das wusste ich gar nicht. Aber da wohl keine weiteren Konsequenzen rausziehen muss, also ist wohl nichts weiter Dramatisches, Und soweit man das bei einer Gehirnerschütterung sagen wenn er kann. Frauen seine Kinder umbringt. Ja, klar, aber das ist ja nicht so dramatisch. Wirkt auf jeden Fall sehr hart. Nee, er ist jetzt auf jeden Fall bei den Touren und so wird er weiterhin dabei sein. Ich finde das nur sehr interessant. Man hat jetzt diese Stuhlschläge ja verboten, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Aber mit dem Mikrofon schlägt man weiterhin auf den Kopf ein, wie nichts Gutes. Ja, das ist auch nicht gut. So, auf der Ja, Rampe muss Tina dann genau. noch einen Suplex einstecken. Und kann sich dann kurzzeitig zur Wehr setzen mit einem Attitude Adjustment Versuch. The Miz kontert mit einem harten DDT und befördert Cena dann noch gegen dieses WWE-Logo, was da ja vorne immer so groß links an der Rampe befestigt ist. Das dreht sich dann so kurz. Finde ich übrigens sehr gut. Ich finde das immer toll, wenn so ein bisschen dieses Entrance-Set mit integriert wird. Und dann gibt es noch den Skullcrushing Finale auf diese pyramidenförmig zulaufende Plattform, auf dem dieses WWE-Logo drauf ist. Und Raw endet dann mit The Miz, der da auf der Rampe steht und John Cena liegt da. Fand ich sehr, sehr gut. War toll. Dank diesen 10 Minuten, finde ich, hat sich das WrestleMania-Match für mich nochmal so vom Aufbau her um 50% verbessert. Jetzt freue ich mich sehr drauf. Ich habe jetzt gerade nicht mehr zugehört, aber ich bin ja sicher, dass du das alles richtig erklärt hast. Ja, das kennen wir ja. Nur ich habe mir die Prognose immer angeguckt. Was sagt die Prognose? Um 18 Uhr dürfen die immer dann die Prognose für die Wahl zeigen. Und das sieht wohl so aus, als wenn. Müssen wir mal gucken. Ich tippe darauf, dass weiterhin in Sachsen-Anhalt ist ja eine große Koalition zwischen CDU und SPD. Und ich tippe darauf, dass wenn ich die Ergebnisse, so wie ich sie jetzt gesehen habe, Ja, was sagt denn die Prognose? Sag uns die CDU hat Prognose. verloren, SPD hat etwas gewonnen, Linke hat etwas verloren. Ich vermute, dass weiterhin CDU und SPD regieren werden. Es gab nur die Diskussion, ob SPD zusammen mit den Linken regieren würde. Das würde auch reichen von der Sitzverteilung, aber da die Linke mehr Stimmen hat als die SPD. Und die SPD sagt, wir würden nicht in eine Regierung gehen, wo die Linke den Ministerpräsidenten stellt, wird es wohl nicht zu Rot-Rot kommen. Interessant ist vielleicht noch, dass die FDP über 3% verloren hat und damit dann aus dem Landtag ausgeschieden ist. Okay. Grünen haben 3% gewonnen und liegen wohl jetzt so bei 7%, sind also drin und haben wohl in Sachsen-Anhalt ihr bisher bestes Ergebnis. Wenn das mal rechnet. Die Linke haben da 23% und sind da die zwei Stärkste. Die Grünen haben 7%, dann ist 30% haben dann relativ stark links gewählt. Okay. Da hören wir die Merkel im Hintergrund. CDU ist ganz zufrieden. Ja. Da zeigen sie jetzt Bilder von der Wahlparty. Die haben wohl so ein bisschen Befürchtungen gehabt, schätze ich. Dass es wegen dieser ganzen Geschichte mit Atomkraftwerke, dass die nicht abgeschaltet werden, sondern nur 3 Monate Pause, könnte ich mir vorstellen, dass sie doch ein bisschen Befürchtung hatten, dass sie stärker verlieren. So, das ist der Politikteil dieser Sendung. Das ist der Politikteil dieser Sendung. So, wollen wir weitermachen mit SmackDown? Gucke ich jetzt heute bis 8 Uhr durch. Wollen Wenn wir die weitermachen mit. Landtagswahlen sind, gucke ich immer ab 6 Uhr Wahlberichterstattung bis hin zur Berliner Runde und dann schalte ich auch mal den Fernseher aus und lese dann noch ein bisschen. Wollen wir weitermachen mit SmackDown? Dann machen Sie den Fernseher mal etwas leiser. Okay, so, dann hätten wir SmackDown, die US-TV-Ausstrahlung ist der 18. März 2011, aufgenommen am 15. aus dem Sprint Center in Kansas City, Missouri. Und zum Anfang kommt Edge raus und wird das erste Match des Abends bestreiten. Und zwar gegen den Brodus Clay. Interessante Matchpaarung. Habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut jetzt. So ein ähnliches Match nicht in der Vorwoche auch schon, gegen den er an der Brust Gegen Bilder Christian, kämpft. aber bei Raw müsste das gewesen sein. Genau, weil irgendwas hatte ich da im Kopf und dann dachte ich, naja, das ist jetzt nochmal dieselbe Richtung. Aber ist okay. Fand ich Fand ich jetzt. gut. Und ja, Christian kam während des Matches auch nochmal rein. Ich finde es ganz gut, wie das Brodus Clay so ein bisschen, ja nicht übermächtig, aber auf jeden Fall sehr stark aufgebaut wird. Der macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, Ja, auch. der ist auch athletisch durchaus, auch wenn der ja nicht gerade der dünnste ist, ist ja durchaus athletisch und kann einiges an netten Moves zeigen. Ist auf jeden Fall eine andere Richtung als Mason Ryan. Klar sagen, der spielt eine ähnliche Rolle, sieht aber ganz anders aus und kann im Ring auch ein bisschen Aktion zeigen im Gegensatz zu dem Mason Ryan. Ja, gefällt mir sehr gut. Also auch wenn das dann mit Alberto Rio dann mal vorbei sein sollte, kann der durchaus auch so alleine noch was machen. Vielleicht um den Intercontinental oder US-Title, das wäre, finde ich, ganz nett. Ja, das wäre nochmal eine ganz gute Fehde. Er gegen zum Beispiel Kofi Kingston um IC-Titel. Ja, ich finde auch gegen Sheamus fände Wäre ich sehr gegen den interessant. Athletischen, das finde ich ganz nett. Ja, auch gegen Sheamus fände ich sehr interessant. Naja, auf jeden Fall kann Brodus Clay in diesem Match via Spear von Edge besiegt werden. Der Rio kommt dann noch in den Ring nach dem Match und geht auf Edge los. Christian kommt zur Hilfe und dann gibt es so ein bisschen Brawl um den Ring rum. Teddy Long kommt dann raus. Ich dachte schon, ach, wie jede Woche kommt jetzt wieder irgendwie so eine Tag-Team-Ankündigung. Zum Glück war das nicht der Fall. Und zwar wird ein Match zwischen Del Rio und Christian angekündigt für diesen Abend. Ein Pay-Per-View-würdiges Match, was einfach mal für eine SmackDown rausgehauen wird. Aber das Ganze Von ist. der Stipulation wurde das Match Pay-per-view würdig, dadurch, dass es Steel Cage war. Ja, ich finde das auch so. Auch so Pay-Per-View würdig. Ja, es war Steel Cage. Das gab aber natürlich auf jeden Fall einen Sinn, denn so konnte ja niemand eingreifen und das war ja der Gedanke dahinter von Theodore Long. Also Und das er war. gibt auf jeden Fall Sinn. Ja, das war in sich logisch. Das ist nicht so wie bei TNA, wo einfach nur die Stipulation, damit man eine Stipulation hat, sondern da gab es wirklich einen Grund dafür. Hätte man allerdings natürlich auch gut bei Extreme Rules zeigen können. Das ist ja der nächste Pay-Per-View dann nach WrestleMania. Vielleicht kommt ja sowas in der Art nochmal, nur dann nicht mit Alberto Del Rio, sondern dann mit dem Brodus Clay. Ja, man kann ja sowieso davon ausgehen, dass bei Extreme Rules einige Rematches von WrestleMania kommen werden. Dann natürlich mit entsprechenden Stipulations dabei. In einigen Jahren hatten wir das, glaube ich, dass fast alle Matches wirklich Rematches waren. Ne? Ja, ich glaube, das war sogar letztes Jahr. So, da kommt ein Champion versus Champion Match. Der neue United States Champion Sheamus auf den alten Intercontinental Champion Kofi Kingston. Nettes Match. Sheamus kann via Bro Kick ganz klar gewinnen. Zuvor gab es noch eine Szene, wo Kofi Kingston den SOS gezeigt hat. Der ging allerdings, ich weiß nicht, ob der wirklich so aussehen sollte. Irgendwie ging der ein bisschen zu weit, so. Sheamus ein Tickchen zu weit da gerollt. Auf jeden Fall hatte der dann am Ende die Hand am Ringseil. Das war wohl geplant. Ich weiß nur nicht, ob der SOS so aussehen sollte. Auf jeden Fall Sheamus gewonnen. Und sehr eindeutig. Backstage sehen wir Big Show und Kane. Die werden ja heute ein Tag Team Match zusammen haben. Um die Tag Team Titles gegen Core. Und ja, man merkt, die haben so ein komische Chemie zwischen den beiden herrscht. Fassen sich erst beide am Hals zum Chokeslam und lösen das dann beide und lachen dann ein bisschen miteinander. Also so eine sehr seltsame Chemie herrscht zwischen den beiden, was ich aber sehr gut finde. Also so wie das hier dargestellt wurde. Dass sie an sich beide ein bisschen gegen sind, aber letztlich auch irgendwie ein bisschen beide ja mehr oder weniger befreundet. Aber halt auf so eine verrückte Weise, wie auch das Gimmick zumindest von Kane ist und von Big Show ist momentan ja eher so ein bisschen in die PG-Ausrichtung gehend. Ja, bei Kane ist immer komisch. Kane ist für mich nicht mehr ernst zu nehmen, weil der wird die ganze Zeit zwischen Babyface und Heel hin und her geturnt und je nachdem, wo man ihn gerade braucht und Ich finde, jetzt mal wieder ein bisschen mehr Babyface und Ich finde, das macht bei Kane nicht viel aus. Da geht es eher darum, wer der Gegner ist. Und dementsprechend ist er dann Babyface oder Heel. Aber letztlich, finde ich, verhält er sich immer gleich. Genau, das ist alles sehr beliebig, finde ich. Finde ich aber gar nicht schlecht, denn Kane ist halt so eine verrückte Gestalt, die sich halt nicht irgendwie anpasst, Babyface Heel einfach macht, was gerade will. Davon her finde ich das eigentlich ganz gut. Man sollte nur, wenn man jetzt ein Tag Team zwischen Kane und Big Show wieder aufbauen sollte, was mich auch freuen würde, dann hätte man mal wieder ein vernünftiges Tag Team, dann sollte man sehen, dass man Big Show wieder aus dieser PG Fröhlich-Ecke rausbringt und den auch wieder ein bisschen so verrückt darstellt wie Kane. Also ich kann auf Kane verzichten. Von mir aus kann er jetzt langsam an den Ruhestand gehen. Der hat lange genug gemacht. Tag Team zwischen den beiden finde ich ganz nett. So, dann kommt Cody Rhodes zu einem neuen Entrance-Theme-Song rein, der mir sehr gut gefällt. Der fängt so ein bisschen wie der alte an, aber ist ohne Gesang. Der ist so mit so sehr tiefem Bass immer durchziehend. Und der gefällt mir sehr, sehr gut, weil so diese düstere Atmosphäre so ein bisschen unterstützt und auch nicht so fröhlich wie der ältere klingt. Ehrlich nicht? Also das musste eigentlich schon auffallen, dass. Ja, ich habe nebenbei noch anderes Zeug gemacht. Deshalb habe ich immer nur mit einem Auge dann hingeguckt. Weil Fand ich die Show super. im Also ist Moment ein sehr, sehr schöner Theme-Song. Ist so, in Langweil. ist anfangs dieser gleiche Ton wie bei dem alten, aber halt ganz ohne Gesang und ist durchgehend immer tiefer Bass. Durchgehend. Ist kein Gesang, kein gar nichts, ist durchgehend tiefer Bass und ist ein sehr ruhiger, passt perfekt zu diesem, es ist ja auch immer abgedunkelt jetzt, wenn Cody Rhodes reinkommt und auch nach dem Match, passt perfekt dazu. Und unterstützt vor allem diesen leicht mysteriösen, düsteren, psychisch ein bisschen leidigen Charakter jetzt, ja. Durch die Maske. WrestleMania gegen Sin Cara gewinnen wird? Gegen Sin Cara? Gegen Rey Mysterio. Ach so, ja, richtig. Wolltest du mich hier jetzt verarschen, oder? Ich wollte nochmal einen kleinen Scherz machen und prüfen, ob du noch aufpasst. Natürlich passe ich auf. Ich passe immer auf. So, Cody Rhodes kann dann auf jeden Fall Trent Barretta besiegen. Und zwar via Headbutt mit der Maske. Michael Cole, der da ja auch wieder in seinem Glaspalast sitzt, teilt noch mit, dass intern in der WWE jetzt wohl beschlossen wurde, dass Cody Rhodes in den Matches seine Maske einsetzen darf als Waffe. Naja. Was sagst du dazu? Also ich fand das, naja, das Match, das war überflüssig. Ich finde das ganz schön, wenn man Cody Rhodes immer mal wieder Also in so diese einen kurzen Jobber-Match Kommentierung bringt. da, dass der Booker T gesagt hat, die Maske ist illegal und Michael Cole hat gesagt, ja, die Maske wurde ja vorher genehmigt. Das fand ich, das weiß ich nicht, das war ein bisschen albern. Was stimmt denn jetzt? Ist die Maske jetzt genehmigt oder nicht? Wenn der Ringrichter nichts sagt, dann ist sie natürlich genehmigt, dann ist so okay. Ja, Cole hat das ja auch nochmal gesagt, dass WWE intern die genehmigt wurde. Na gut, er hat ja eine schwere Verletzung. Was wollen sie da machen? Das ist so ein bisschen das Gimmick, was früher der Bob Orton hatte mit Ja, da seinem habe ich dann auch dran Arm. gedacht. Aber man kann natürlich sagen, die Maske ist als Waffe verboten und er hat die dann halt auf, aber darf die nicht einsetzen. Er hat ja gezielt einen Headbutt mit der Maske ausgeführt. Ja, dann wäre es natürlich clever, wenn solche Aktionen dann hinter dem Rücken des Ringrichters stattfinden. Genau, das würde mir vielleicht auch einen Ticken besser noch Ah. gefallen. Das kann man ja machen, das hat man ja damals bei Cowboy Bob Orton auch so gemacht. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt wurde schon gesagt, das ist legal. Das kann Wo wir nicht. übrigens wieder bei Booker T nochmal zu sprechen kommen, du hattest das ja auch gesagt, und ich fand den bei dieser SmackDown war der auch nicht ganz so schlimm wie sonst, weit entfernt noch von gut, aber nicht so schlimm wie sonst. Ja, und er hat halt nicht so viel Ahnung. Er bringt da immer irgendwie so belangloses Zeug dazu, von wegen, ach, das tut weh und ja, da stimme ich zu und das ist nicht leicht zu nehmen und sowas. Genau, das Problem Und dann kommt er wieder mit seinen ist, dass die Trademark-Sprüchen. Sendung durch auch redet. Er redet so viel, wenn er nur alle 5 Minuten mal einen Satz sagt, dann wäre das ja nicht so schlimm, aber er redet sehr viel. Ja, und dann kommt er wieder mit seinen Trademark-Sprüchen und immer das Gleiche auch irgendwie. Erst zu Anfang der Sendung hat er die gute Idee gebracht, dass man ja den Palast von Michael Cole hätte unterirdisch bauen sollen, beziehungsweise den mal eingraben sollte. Das würde ja auch zu der Coal Mine passen, weil eine Kohlenmine ist ja auch. Dann ist es eine wirkliche Mine. Von daher, dieser Kommentar, der war schon ganz witzig. Ja, der war gut. So, Michelle McCool setzt sich zu den Kommentatoren da mit ihrem, ich weiß gar nicht, was mit ihrem Fuß eigentlich ist. Ich habe das nicht so ganz mitbekommen, storyline-technisch. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht mitbekommen. Irgendwann war sie dann halt da mit diesem Klopf am Fuß. Der scheint bei der WWE bei irgendeinem Schreiber im Moment innen zu sein. Das ist Cody Rhodes mit der Maske und sie dann halt mit diesem Fuß. Ja. Und irgendeine Verletzung und in Wirklichkeit ist da wahrscheinlich irgendwas drin. Tja. So, Layla kann auf jeden Fall Wobei Kelly. so richtig gut setzt sie das noch nicht ein. Eigentlich müssten sie jetzt sowas zeigen, so wie diesen Punch von Randy Orton, wo sie dann den Fuß dafür nimmt. Ja, ich habe die Verletzung auch noch nicht stark gemerkt. Also bei Raw fing man die jetzt so. Erfassungsrechnung 18:12 Uhr, CDU 33,1. Linke 23,4. SPD 21,3. FDP 3,7 sind draußen. Grüne 6,9. NPD 4,6. Eieieiei. Kommen aber zum Glück nicht rein. Vermuten wir mal. So, Verluste 3,1 weniger CDU. Linke 0,7. SPD 0,1. Alle verloren. FDP 3,0 verloren. Grüne 3,3 gewonnen. NPD 4,6. Ach, dann sind die zum ersten Mal wohl dabei. Also, im Prinzip haben nur die Grünen sonst gewonnen. Alle anderen haben verloren. Na denn. CDU gewinnt, Grüne ziehen ins Parlament ein. Joa. Na denn. Das Interessante ist jetzt natürlich, die CDU kann nur zusammen mit der SPD im Prinzip regieren, weil die werden ja nicht mit der Linken regieren und mit den Grünen wohl auch eher nicht. Und die FDP ist ja nicht drin als Koalitionspartner. Na, ja, dann wohl mit der SPD. Grüne wäre schlecht vorstellbar. So, ich mach schon wieder aus. Du Ja. kannst weitermachen. Ja, ich hatte nur noch gesagt, dass die Verletzung von Michelle McCool auch bei Raw nicht wirklich aufgefallen ist. Da wirkte sie auch wie immer. Ja, man sieht das nur halt mit diesem Schuh dann halt, ne? Ja, aber auch bei dieser Aktion, bei den Aktionen da bei Raw war mir das nicht aufgefallen. So, Layla kann auf jeden Fall Kelly besiegen, nachdem Kelly während des Matches von Michelle abgelenkt wurde. Das war als Frauenmatch akzeptabel sogar, fand ich. Ja, ist mir nicht weiter schlecht gesehen, aufgefallen. Aber die Kommentierung war ziemlich schräg, weil das Match fand so im Hintergrund statt und die Kommentatoren, also vor allem Michael Cole und Kelly, haben sich eigentlich so über die anderen Kommentatoren und wie schlecht sie sind unterhalten. Oh ja, und Michelle McCool natürlich nicht. Kelly, die hatte ein Match. Stimmt, Michelle McCool und Cole haben sich da dann noch durch dieses Luftloch die Hand gereicht. Durch dieses Loch in den Palast und so weiter. Aber ich finde das immer ganz toll, wenn Michelle McCool da am Kommentatorenpult sitzt und über das Kommentatorenpult da dann ruft Layla, nun steh auf, mach weiter und sowas. Ja, die finde ich auch ganz gut. Die hat natürlich mit dem Undertaker auch jemanden zu Hause, der ihr ganz gut Erklärungen geben kann, was man am besten wie macht. Ja, Lay Cool gefallen mir sowieso weiterhin sehr gut. Es nutzt sich nicht wirklich ab, dieses Gimmick. Was? Von denen sie ja das Gimmick abgeguckt haben. Ja, TNA verfolge ich ja nicht. Aber es nutzt, hat sich auf jeden Fall für mich noch nicht stark abgenutzt. Wenn Jeff Hardy voll unter Drogen gesetzt zum Main Event kommt und der Main Event dann nach einer Minute und 28 Sekunden vorbei ist. Klar, ich habe das gelesen, ich habe sofort, das erste, was ich gemacht habe, ich habe sofort bei YouTube reingehauen. Hier, guck mal, wo ist das Match, wo ist das Match? Ich muss unbedingt kommen. Als erstes sofort die Wiederholung bestellt von dem Pay-Per-View, hast gezahlt und dir dann aber ich bestell doch nicht für 15 Euro ein Pay-Per-View, um mir 10 Minuten Main Event anzugucken. Wieso 10 Minuten ging da doch nicht? Ne, mit allem drum und dran ging das 10 Minuten. Ja, mach mal weiter. Es schmeckt, dass wir heute nochmal durchkommen, ne? Ach, wir haben Zeitung. Tag Team Championship Match stand jetzt auf Musst dem... Musst du auch deine Hausaufgaben für morgen machen. Tag Team Championship Match stand jetzt auf der Liste, auf dem Plan, whatever. Kane und Big Show besiegen The Core. Justin Gabriel und Heath Slater durch Disqualification, nachdem Wade Barrett und Jackson in das Match eingreifen und Kane und Big Show aus schalten und The Core prügeln dann auch diese beiden noch ein. Und dann gibt es noch diesen, Kane bekommt dann noch einen Teil der Ringtreppe auf sich gelegt, also wird darunter begraben und der andere Teil wird er dann mehrmals so draufgeschlagen, während Big Show von Wade Barrett und Ezekiel Jackson von beiden Seiten hochgehoben wird und da so auf das Kommentatorenpult so geschleudert wird, katapultiert mehr oder weniger. Und das Kommentatorenpult kracht nicht ein. Ja, das haben sie auch nicht richtig präpariert. Sondersamerweise, ne? Big Show ist etwas. War für bestimmt für Big Show ziemlich schmerzhaft. Big Show ist etwas zu nah am Rand draufgekommen. Der hätte mehr in die Mitte. Aber ich weiß nicht, wer genau es war. Auf jeden Fall wurde es dann danach noch eben schnell so drapiert, dass es so aussah, als wäre Big Show unter dem Kommentatorenpult begraben. Und man sah dann auf der einen Seite Kane unter der Ringtreppe und auf der anderen Seite Big Show unter dem Tisch liegen. Was natürlich sehr gut wirkte und ja, man kann, denke ich, da mal von einem Match zwischen The Core und Kane und Big Show und vielleicht noch irgendjemand anderem bei WrestleMania ausgehen. Also, die Card von Dave Meltzer Hast du scheint das noch soweit. im Kopf, wie das bei der Karte im Wrestling Observer war? War das nicht irgendwie so ein 4 gegen 4 Match? Ja, es gab da dann noch, glaube ich, irgendwie Kofi Kingston und jemand anderer. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich kann mal nachgucken, ob ich die noch finde. Hier lese ich gerade was. Ich hab bei diesem Match die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt von hinten noch irgendwie jemand kommt, um Kane und Big Show zu helfen und dass der dann irgendwie mit in diesem Mehrpersonen-Tag-Team ist. Da habe ich jetzt gerade noch was Ach gelesen nee. von einem Karriereende von Mirko Ach nee, Krokop. vielleicht machen sie auch ein Handicap-Match. Hier habe ich jetzt gerade noch Wenn was von schon einem. so groß sind. Hier habe ich jetzt gerade noch was von einem Karriereende von Mirko Krokop gelesen. So, War bei der UFC, weil der in der letzten, also in der dritten Runde durch Knockout verloren hat gegen Brandon Schaub gestern Abend in der UFC 128. Und das war jetzt noch ein Knockout, das war's damit mit dem. Der wird in der UFC jetzt auf jeden Fall keinen Kampf mehr haben und damit, da UFC ja auch Strikeforce gekauft hat, was so laut Dave Meltzer die wichtigste Story des Jahres ist, wird er auch bei Strikeforce ja nichts machen können. Das heißt, dann kann er höchstens noch irgendwie in Japan das ein oder andere Match machen. Und wahrscheinlich ist es dann sinnvoller, die Karriere zu beenden. So, ich finde es jetzt. Ah, doch, hier. Hier muss es wohl gewesen sein. Ja, hier war's. So, dann können wir einmal auf die Card gucken. John Morrison, Kelly Kelly und Trish Stratus gegen Dolph Ziggler, Layla und Michelle McCool ist ja jetzt schon soweit korrekt. Daniel Bryan gegen Sheamus, Bill Simmons auch gegen Rey Mysterio gegen Cody Rhodes gibt's. CM Punk gegen Randy Orton gibt's. Lawler gegen Mike Cole gibt's. Triple H gegen Undertaker gibt's. Edge gegen Alberto Rio gibt's. Miz gegen John Cena gibt es. Das heißt, es gibt jetzt nur noch ein Match auf dieser Card. Was wohl auch kommen wird, also The Core, vier Leute, Barrett, Jackson, Slater und Gabriel gegen Big Show, Kane, Kofi Kingston und Christian. Das heißt, wenn das Match noch bestätigt wird, wovon man mal fast ausgehen kann, dann ist die Card von Dave Meltzer, die es zuvor schon im Internet gab, einige Wochen vorher, vollkommen zu 100% korrekt. Ja, der hat ja relativ gute Kontakte. Von daher überrascht mich das nicht. Ich höre jetzt schon seit ein paar Jahren den Podcast und gucke ja ab und zu dann auch mal in den Wrestling Observer rein, der ja auch über die Webseite, wo man den Podcast dann abonniert, dann für Abonnenten zur Verfügung gestellt wird. Und von daher überrascht mich das nicht. Na denn, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. So, Jack Swagger kann Chris Masters via Aufgabe im Ankle Lock besiegen. Michael Cole kommt dann noch aus seinem Glaskasten und setzt auch nochmal den Ankle Lock gegen Masters an. Rey Mysterio besiegt Ted DiBiase via 619. War ein ganz nettes Match, mal davon abgesehen, dass das Publikum da nicht wirklich Interesse dran hatte. Und es ein bisschen zu viel diese Head Scissors von Rey Mysterio gab. Und Maurice hat nach dem Match dann, als Ted DiBiase verlor, wütend die Halle verlassen. Ja, Ted DiBiase ist wirklich ganz abgerutscht, ganz weit Ja, was nach schade ist, weil ich den eigentlich gar nicht so schlecht finde. Auch vom Gimmick her, das ist jetzt noch nicht so ganz perfekt umgesetzt. So ganz stark, aber an sich finde ich den sehr interessant und im Ring ist er ja auch wirklich nicht schlecht, aber naja. Kann man wohl nichts machen. So, und dann folgt der große Main Event, das Steel Cage Match. Und es gibt dann eine Szene, als wo Christian und Alberto Rio beide da auf diesem Käfig oben drauf sitzen auf der Kante. Und Christian da mehr oder weniger liegt. Alberto Rio will runterklettern, aber seine Hand hängt wohl irgendwie da in diesem Käfig oben fest, sodass Christian da einen Ticken früher noch über Alberto Rio hinaus den Boden berühren kann. Der Rio kann danach dann auch noch runter, aber halt Ticken zu spät. Genau, und Christian hat damit überraschenderweise gewonnen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Der Rio geht dann aber direkt danach auch noch auf Christian los und dann kommt Edge in die Halle, beziehungsweise man hört das Hupen des Wagens, der da ja noch am Entrance-Set steht und Edge sitzt da jetzt drin und sagt, ja, ist ja ein schöner Wagen und preist ihn ein bisschen an. Und wie schade es doch wäre, wenn der irgendwie beschädigt würde, nimmt dann noch einen Stuhl vom Beifahrersitz und gerade beschreiben, was man mit dem Stuhl machen könnte. Dann kommt aber Brodus Clay von hinten und schlägt den nieder. Und der Rio und Brodus Clay attackieren dann Christian, bis Edge versucht, den Safe zu machen. Edge konnte sich dann allerdings nicht zur Wehr setzen und der Rio und Clay verpassen Edge ein Concerto gegen den Arm. Ja. Und das war dann SmackDown. Fand ich sehr gut. Also das Steel Cage Match hat mir gut gefallen. Es gab zwei Szenen in dem Match, die mir sehr gut gefallen haben, mal abgesehen noch von dem Ende. Und zwar einmal diesen Art Simone Drop, wo Del Rio auf dem dritten Ringseil stand und dann Christian auf den Schulter hatte und sich nach hinten fallen ließ. Das wirkte schon sehr spektakulär und haben sich natürlich dann beide entsprechend verletzt. Und dann gab es ja noch diesen sehr schönen Kick von Del Rio von der Ecke. Beziehungsweise wo Christian dann auf der Ecke stand und Del Rio dann mit dem Kick da hochgesprungen ist. Ja, das war ganz gut. So ein Shining Wizard quasi. Genau. Den fand ich auch gut, ja. Mhm. Grundsätzlich fand ich, fällt mir auf, dass der Aufbau zwischen Miz und Cena und zwischen Del Rio und Edge so nach demselben Schema gemacht wird, nämlich dass der Heel bei SmackDown halt mit Unterstützung und bei Raw im Moment ohne den Alex Riley, dass der Heel grundsätzlich das Babyface dann am Ende der Sendung fertig macht und niederschlägt. Ja, ich muss aber sagen, also bei Raw fällt mir das nicht so stark. Dass die Leute alle dann WrestleMania kaufen, um zu sehen, wie das Babyface dann am Ende doch gewinnt und Rache nimmt. Aber ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie bei SmackDown ist es überzeugender. Ja, das kommt, weil bei Raw halt das Michael Cole und so und Lawler noch da ist und damit The Rock und so, das geht alles so ein bisschen, nicht direkt in den Hintergrund, aber es ist halt so ein bisschen übertönt. Was ich aber ganz interessant finde jetzt bei SmackDown immer, auch wenn Del Rio bei Raw ist natürlich, dass Del Rio so übermächtig stark dargestellt wird und irgendwie nichts verliert und so. Es läuft irgendwie alles darauf hinaus, dass Edge bei WrestleMania gewinnt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das ist sehr interessant. Der wird so extrem übermächtig dargestellt. Das macht aber so ein bisschen auch den Reiz dieses Matches aus. Ja, der wird so extrem übermächtig dargestellt. Bei Raw mit Miz ist das nicht so, weil Miz, da habe ich den Eindruck, der hat sowieso keine Chance. Der wird sowieso nicht gewinnen. Nee, bei The Miz hat man das aber jetzt zumindest so weit geschafft, dass man den nicht mehr so als Champion darstellt, der immer durch Zufall gewinnt, sondern auch so, dass der halt durchaus auch selber was kann. Ja, aber man hat das, also man macht das ein bisschen, finde ich, halbherzig. Man versucht es zum Teil ein bisschen und zum Teil gelingt es auch, aber dann kommt wieder so ein Match gegen The Great Khali, was für mich irgendwie überflüssig war, weil da wirkt er dann wieder wie so ein, weil einfach, da wirkt jeder wie ein kleiner Schuljunge, weil der einfach so groß ist. Und ich hätte das Match nicht gemacht. Nicht auch nicht. Also das mit Alex Riley, den kurz, das war alles, fand ich noch durchaus okay. Und nee, sehr gut war halt die Szene danach, wie gesagt, wo dann Khali da blutend lag und Miz da drüber stand mit dem leicht zerstörten Stuhl. Das wirkte dann doch sehr mächtig, aber man hätte diesen Weißscript nicht zeigen sollen, der war gar nicht gut. Ja. Ja, SmackDown fand beide Sendungen jetzt nicht herausragend, aber okay. Und also Raw fand ich gut wie in den letzten Wochen immer, was ja vor WrestleMania immer so ist. Und SmackDown hat mich überraschenderweise verdammt gut unterhalten. Da war ich, hey, ach, es gibt zwei neue Folgen Ringside. Die gibt's ja nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Da muss ich erst mal gucken, von wann die sind. Das muss ja seit 5 Jahren, müssten das ja fast die ersten Folgen sein. Oh, es gab eine am Freitag, den 18. März. Da ist Jeff Hardy drauf. Das ist dann wohl auch mit dem Main Event. Rund 57 Minuten Spielzeit. Und dann mal gucken, von wann die andere ist. Quartalsabrechnung heißt die. Die ist vom Sonntag, den 20. März. 70 Minuten. Vielleicht geht's ja jetzt wieder los wegen WrestleMania Season. Oh, da weiß ich ja, was ich heute Abend noch mache. Was denn? Ringside hören. Oh, und dann gibt es. Ui. Und dann. Ich habe noch ein Abo. Ja, klar. Und dann gibt es hier im Flat noch eine Erklärung zu Ringside von Wolfgang Stach. Hallo. Zuerst einmal, es tut mir leid, wie es in den vergangenen Wochen und Monaten mit Ringside ablief, aber dies hatte verschiedene Dinge. So etwa den Relaunch der Hefte, Christians Umzug, andere wichtige Dinge rund um die Hefte und so weiter. Heute ist ja wieder eine neue Ringside-Ausgabe gegeben und bis Juni werden 15 weitere folgen. Ja, das werden wir genau mitzählen. Danach wird das ganze Ringside-System gänzlich neu überarbeitet. Jeder erhält also die volle Gegenleistung für das von ihm gezahlte Geld. Sollte bei irgendjemandem, der bereits bezahlt hat, die Laufzeit nicht verlängert worden sein, bitte PN oder Mail an mich. Das gleiche gilt für alle weiteren Fragen. Oder muss ich erstmal gucken, ob das auch bei mir verlängert wurde. Sonst gibt's da direkt mal eine PN. Juni soll es 15 Folgen geben. Also das wird natürlich mitgezählt, ne? Ja gut, wenn man die Folgen dann mal 27 Minuten macht, dann wie lange ist denn die zweite Folge vom 20. März? 70 Minuten. Ja, das ist gut. Das ist schon was ganz anderes. Also wenn man das so macht, dann ist das ja okay. Aber das ist ja interessant, dann wird das Ringside-System vollständig neu gemacht. Das vermute ich, dass sie auf so ein Modell umsteigen, das vielleicht nicht so oft eine Folge kommt und man dann die Folgen nur noch einzeln bezahlt. Ja, das wäre okay. So, mein Abo wurde noch nicht verlängert. Da bekommt Herr Stach dann erstmal eine Mail. Nachher. Wolltest du die jetzt gleich live vorlesen? Nein, die schreibe ich natürlich in Ruhe. Achso, und dann schreibst du bitte ordentliche Anrede, ne? Sehr geehrter Herr Stach. Ja, das mache ich bei solchen Sachen immer, das ist ganz klar. Gut. Ja, ich muss da noch ein bisschen drauf achten. Nee, das ist ganz klar. Oh, Guido Westerwelle ist im Fernsehen. Thomas, du hast dir ja den ganzen Tieren Victory Road Pay-Per-View angetan. Möchtest du uns mal schnell was zu den Matches davor sagen, vor dem Main Event? Da kann ich dann ja auch wieder ausführlich zu sagen. Was? Bei welchem Pay-Per-View sind wir jetzt? Victory Road. 28? TNA Victory Road. Victory Road. Also die erste Stunde war überflüssig, da waren lauter Matches, die habe ich schon wieder verdrängt. Die waren Ultimate also, X. Aber auch alle ziemlich schlecht. Ultimate X. Das erste Match, was gut war, war das Ultimate X. Da ging es um den X-Division Champion Gürtel. Titelträger war Cass Kazarian. Und die Gegner waren Generation Me. Und dieser Jersey Shore, wie heißt denn der Kerl, der da dieses Jersey Shore Gimmick macht? Ich weiß den Namen jetzt nicht. Wieder Jersey Shore. Ich weiß auch nicht. Ja, ich vermute ja, dass WWE deshalb jemanden von Jersey Shore geholt haben, weil TNA gerade dieses Gimmick da macht mit diesem einen Wrestler. Robbie E. heißt er, glaube ich, ne? Robbie E. Ja, kann sein. Genau, das ist, glaube ich, der Name. Und der ist auch ganz solide eigentlich im Ring. Das Gimmick ist ein bisschen albern, aber so die Ringarbeit ist ganz solide. Und das war ein gutes Match, das am Ende dann Kazarian gewonnen hat. So ein bisschen war die Geschichte des Matches auch, dass Generation Me als Brüder so ein bisschen zerstritten waren. Und der eine hat gesagt, ich habe ja Geburtstag. Und mein Bruder hat gesagt, als Geburtstagsgeschenk darf ich das Match gewinnen und damit auch den Titel. Der Titel ist also quasi sein Geschenk. Und sein Bruder wusste davon offensichtlich nichts und wollte ihm auch den Gürtel eigentlich nicht schenken. Und das war so ein bisschen die dahinterstehende Story. Ja, am Ende hat Cass das Match gewonnen. Ich würde es bei den X-Division-Matches, da gab es ja sehr viele so in dem Bereich irgendwo zwischen 3,5 und 3,4 Sternen ansiedeln. Also so wie ich das gelesen habe auf dem Moonsault-Board von den Umfragen her, meint die Mehrheit wohl, dass Matt Hardy gegen AJ Styles das Match of the Night war. Ja, das war auch ein sehr gutes Match. Was hinterher kam, das ist durch AJ Styles war es ein gutes Match. Man hat schon gemerkt, dass Matt Hardy ein bisschen Probleme hat mitzuhalten. Da hat schon einige Stellen, wo er ziemlich stark am Pusten und schwer am Atmen war. Aber er ist natürlich ein alter Fuchs. Er hat, das kann man ihm nicht vorenthalten. Er hat halt sehr, sehr viel Erfahrung einfach. Und er weiß dann schon, wie er in solchen Situationen dann das doch hinkriegt, dass er mal ein bisschen länger dann zwischen zwei Moves eine Pause macht und dann irgendwie mit dem Publikum was macht. Er hat auf jeden Fall eine Ahnung, was er im Ring macht, nicht wie Jeff Hardy dann später. Hm. Wenn Matt Hardy auch vollgedröhnt ist, dann weiß er natürlich auch nicht, was er im Ring macht. Wenn Jeff Hardy nüchtern im Ring ist, dann weiß Jeff Hardy ja auch, was er im Ring machen muss. Nur wenn er da unter Druck oben im Ring steigt, dann weiß er natürlich nicht, was er machen soll. Nee, aber Matt Hardy hat es noch nicht so weit gebracht wie ein Jeff Hardy mit ganzen Drogen und so. Also der mag wohl auch mal zugedröhnt sein, aber der erscheint da nicht so irgendwie bei den Veranstaltungen, geht da so in den Ring. Ich meine, wenn er jetzt privat mal zugedröhnt ist, das ist mir eigentlich relativ egal. Wenn er meint, dass er muss, dann soll er sich halt zu Hause zugedröhnen. Ich hatte den Eindruck, als er das erste Match bei TNA hatte, dieses Match gegen RVD, das war so schlecht, das Match, da hatte man schon den Eindruck, dass er da noch nicht wieder, dass er da zwar vielleicht nicht voll unter Drogen stand, aber dass er vielleicht dann, weiß ich nicht, die Nacht davor zu viel Drogen genommen hat oder zu viel getrunken hat und noch nicht ganz erholt davon war und dass deshalb seine Leistung auch schlechter war, als sie sein sollte. Deshalb glaube ich schon, dass das bei ihm auch Auswirkungen hat. Also grundsätzlich, wie gesagt, dieses Match zwischen AJ Styles und Matt Hardy, das würde ich auch auf 3-3-4 setzen. Und das würde ich aber im Wesentlichen AJ Styles zugute halten. Der ist einfach unglaublich gut. Man merkt das häufig nicht, weil er ist ja nicht so im Interview nicht so der Charismatischste. Aber wenn er erstmal anfängt, im Ring zu kämpfen, da gab es eine Szene, eine unglaubliche Szene, wo außerhalb des Rings, die haben ja bei TNA dann nicht so wie bei WWE diese Wände als Publikumsbarrieren, sondern noch diese Eisengitter. Und da gab es eine Szene, wo der Matt Hardy dann so eine Art Irish Whip gegen AJ Styles gezeigt hat, außerhalb des Rings, wo AJ Styles dann auf dem Boden unter diese Balustrade durchgerutscht ist. Und das haben sie auch 3-4 Mal gezeigt, da hat dann Tess auch gesagt, wie kann er da denn überhaupt durchpassen? Wie ist er da durchgerutscht? Und wenn man das so sieht, wann die erste Querstrebe da auf diesen ist, denkt man auch, das geht doch gar nicht. Es ist so ein bisschen wie bei Katzen, wo man auch denkt, wie kommt die Katze da jetzt durch? Ja, das kann ich mir jetzt auch gerade nicht so wirklich vorstellen. Das fand ich erstaunlich. Das war auch ein sehr gutes Match. Weißt du, was mir hier jetzt gerade Unglaubliches aufgefallen ist? Ich habe hier so ein paar 3-Fragezeichen-Kassetten auf dem Stapel rumliegen. Und dann gucke ich hier gerade auf diesen Rücken von der 66. Folge. Das ist und die Schattenmänner. Und dann ist hier auf dem Rücken die Schattenmänner, also Schattenmänner, wirklich mit einem kleinen S am Anfang geschrieben. Hat das jetzt irgendwas mit dem TNA-Paper zu tun? Nein, aber es ist mir gerade aufgefallen und da wir ja auch 3-Fragezeichen-Inhalte haben, musste ich das jetzt gerade natürlich grundtun. Der Öffentlichkeit nicht vorenthalten, das ist die Sensation. Boah, wenn du meinst. Ein kleines S, wo ein großes sein müsste. Sehr interessant. Wolltest du noch was zu 3-Fragezeichen sagen oder soll ich noch was zu dem Pay-Per-View sagen? Oder? Ja, dann könnten... Was macht er jetzt wieder? So, dann könnten wir ja zu dem Main Event kommen. Bitte was? Könnten wir zu dem Main Event kommen? Ja, sag mal was zu dem Main Event, den hast du ja gesehen. Ja, Jeff Hardy gegen Sting um den TNA World Heavyweight Titel, den Sting hatte, ne? Richtig? Ja. Ja. Sting hat den davor gewonnen vom Jeff Hardy bei seinem ersten Match zurück und sein Match zurück hat TNA ja im Prinzip nur gemacht, weil nachdem WWE diese Undertaker-Return-Promos gezeigt haben, alle dachten, das Ding geht zur WWE und dann hat ja TNA dafür gesorgt, dass das Ding doch wieder zu TNA kommt und dachte, na, der ist jetzt gerade so populär, der muss sofort den Titel bekommen. Spielst du? Was natürlich albern ist. Ne? Ja, das hat man aber ja oft, wenn irgendwie große Namen zu TNA kommen, dass sie dann direkt einen Titel gewinnen. Christian und so, das... Das Ding ist ähnlich angeschlagen wie der Undertaker, deshalb ist das ziemlich dumm, ihm den Titel zu geben, weil er wird einfach keine richtig guten Matches zeigen können, einfach weil er relativ alt auch ist und durch die ganze Ringarbeit doch schon relativ angeschlagen. Ist halt so ähnlich durchaus vergleichbar mit Undertaker. Für Undertaker wird das auch sehr schwierig werden, bei WrestleMania gegen Triple H ein wirklich gutes Match zu zeigen. Ja, dafür gibt's ja zum Glück die No Holds Barred Stipulation, die ich mir gewünscht hatte, und die kam. Ja, das ist auch ein cleverer Schachzug, weil das macht das Ganze für die natürlich einfacher. Und es macht auch für den Zuschauer viel spannender. Also ich freue mich schon drauf, ein paar Tische und sowas, ne? Ein bisschen durchs Publikum. Wieso freust du dich denn auf Tische? Habt ihr zu Hause keine Tische? Nee, haben wir hier nicht. Ich sitze jetzt auch gerade auf dem Boden. Was hat denn der Tisch mit dem Sitzen zu tun? Sitzt du sonst auf dem Tisch? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Ist der auf Stühlen gesessen? Ja, Stühle haben wir ja auch nicht. Ich Ach sitze aber so. nicht auf Tischen normalerweise, nein. Eigentlich nicht. Sein können, das hätte ja sein können, dass es bei euch üblich ist, dass man zu Hause auf dem Tisch sitzt. Nee, eigentlich nicht. So, ja, jetzt wollen wir aber ja eigentlich über das Ding Ja, gegen man merkte schon beim Endsprint von Jafar, die fand ich, als er da durch den Nebel kam, Eingang, der. meinst du, ne? Was? Du meinst beim Eingang, ne? Beim Entrance von Jafar, als er durch den Nebel kommt. Normalerweise springt er da dann ja raus und so. Und diesmal kam er da recht langsam, ich fand schon fast orientierungslos rausgelaufen. Ja, weil er auch so links und rechts da beim Publikum so hin und her schlenkerte und ich wusste ehrlich gesagt nicht, weil er ja in dem Gimmick, was er hat da als Bösewicht, auch einmal schon so wirklich in Straßenkleidung und rauchend zum Ring gekommen ist. Ich wusste nicht, ob das jetzt gespielt Gimmick ist oder ob es jetzt wirklich ein Problem gibt. Ne, ich hatte es ja gelesen und nur deshalb das Match dann geguckt. Also davon her, ich wusste es dann natürlich. Ich wusste es nicht, aber nachdem du da, oh, neue Hochrechnung, hat wirklich nicht viel getan. Aber nachdem du mir was geschrieben hast, habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas Komisches passiert ist. Ja, wirkte schon sehr orientierungslos und ich hatte es dann auch wohl so weit gelesen, dass man dann Backstage wohl den Referee und Sting beauftragt hatte, mal zu gucken, inwieweit Jeff Hardy da okay ist, und der Ref hatte dann wohl im Ring dann ja beobachtet, was Jeff Hardy da dann beim Entrance und so weit gemacht hat, und hat gesagt, ja, so ganz in Ordnung ist es nicht, und von Sting kam dann wohl die gleiche Meinung, sodass dann direkt nach den beiden Entrances auch Eric Bischoff rauskam. Da hatte man dann wohl Backstage dann so langsam gemerkt, dass das nichts wird, und hat daraus ein No-Disqualification-Match gemacht, um da zumindest noch ein bisschen Match-Qualität rausbringen zu können, in Anführungszeichen. Wobei ich das auch ein bisschen blöd finde. Man hätte viel besser noch irgendwie einen dritten Gegner mit reinschicken können, anstatt ja jetzt irgendwie einen bekifften oder was weiß ich nicht was, absolut abwesenden Jeff Hardy irgendwie einen Stuhl in die Hand zu geben. Also das finde ich auch ein bisschen bedenklich. Also, das versteht keiner, weshalb nicht TNA dann Jeff Hardy einfach so aus dem Ring gerufen hat, beziehungsweise ihn gar nicht erst dahin gelassen hat, beziehungsweise wenn er schon da war, nicht einfach gesagt hat, irgendwie eine alberne Stipulation und gesagt hat, und Jeff Hardy verliert jetzt seinen Title Shot und deshalb kriegt AJ Styles oder Rob Van Dam oder wer auch immer einen Title Shot. Ja, und jetzt Und falls durch diese Stipulation Symbol. Weil einer der Wrestler zweimal kämpft am Abend immer noch besser, als wenn die Leute Ach du, dann. man hat da ja auch zigtausend genug Leute backstage, die da nicht gekämpft haben. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber ich fand jetzt durch diese Qualification Stipulation hat man ja symbolischerweise, hat man Jeff Hardy, der ja total high war und total abwesend, ja einen Stuhl in die Hand gedrückt und gesagt, hier, schlag mal auf den Sting ein, und total abwesend und so. Also das fand ich schon recht bedenklich, dass man das gemacht hat. Es ist ja nun keine Waffe mehr ins Spiel gekommen, denn als dann die Ringglocke geläutet wurde, wollte Jeff Hardy ja erstmal sein T-Shirt loswerden, wirkte da schon recht unbeweglich, irgendwie so ein bisschen Kevin Nash-mäßig, und hat das T-Shirt dann letztlich einfach im Ring fallen lassen. Sting wollte da dann so ein. Ja, das war die Hälfte des Matches. Das ging ja allein 3 Minuten oder so. Ja, das war die Hälfte des Matches, und Sting wollte dann so ein bisschen ein Lock-up zeigen. Jeff Hardy verzog sich da erstmal in die Ecke, und man dachte schon, was soll denn das jetzt? Das wirkte schon sehr komisch, und gab dann ein paar Schläge, die wirkten auch mehr oder weniger in Ordnung, bis Sting dann wohl gesagt hat, ja, jetzt ist aber auch genug. Nach nicht mal 1,5 Minuten gab es dann den Finisher von Sting. Wie hieß der nochmal? Scorpion Death Drop. Genau. Den gab es dann da in der Ecke, und dann das Cover bis 3. Jeff Hardy wollte noch rauskommen, man hat es ordentlich gesehen. Das Ding hat ihn damit ordentlich Mühe an der auf der Ringmatte gehalten. Und ja, Jeff Hardy war dann nach dem Match auch sehr wütend. Er hat dann ja, auf den Ringboden gehauen, gegen die Seile gehauen, war recht wütend. Und ja, der Blick von Sting zu Jeff Hardy hat dann eigentlich alles gesagt. So ein sehr vorwurfsvoller Blick von wegen, was sollte das denn jetzt? Er hat es eigentlich ganz gut ausgedrückt, und das Publikum muss dann wohl noch Bullshit geschantet haben, und das Ding ist dann auch echt schnell aus dem Ring raus und hat dann auf dem Weg weg auch noch I agree gesagt. Und was man da nicht vor der Kamera Darby sich mit ins Publikum gestellt hat und auch Bullshit geschändet hat, ja, mitgeschändet hat halt wohl. Und dass der dann wohl von Security-Kräften aus der Arena geführt werden musste. Ja. Was, finde ich, auch sehr bedenklich ist und sehr erschreckend. Ja, was auch komisch ist, ist, dass offensichtlich Jeff Hardy sich da beim Pay-Per-View ja die Drogen reingezogen hat. Ja, das habe ich auch gelesen. Also wohl noch am Anfang soll der wohl noch ganz okay gewesen sein und dann, naja. Er hat noch zusammen da mit Sting sein Match durchgesprochen und besprochen und alles. Aber als das Match dann losging, dann ging es auch immer nicht mehr. Ja, das weiß ich auch nicht, was das jetzt soll. Aber. Naja, was soll Jeff Hardy halt. Die Hardys sind halt mittlerweile eher dafür bekannt, dass sie sich damit Alkohol und Drogen zu kippen, als dass sie gute Matches zeigen. Ja, Jeff vor allem. Matt Hardy können wir da noch leicht ausklammern. Wie lange ist die Frage? Warum muss die ja da zur WWE-Zeit, um da entlassen zu werden, um da seine Entlassung zu erzwingen, gezeigt hat, da kann man ihn nicht wirklich ausnehmen. Nee, aber er hat das auf jeden Fall nur privat gemacht und auf jeden Fall noch nicht so wirklich im Ring, ne? Aber das mit Jeff Hardy, das war ja jetzt schon wirklich... Das ist auch nicht besser, nur privat. Die ganze Zeit über mit der Wrestling unterwegs von Stadt zu Stadt und abends treffen sich die Wrestler und abends ist dann halt nach Feierabend ist privat, dann kippen sie sich da die Drogen rein und am nächsten Tag sollen sie wieder kämpfen. Das ist nicht gut. Also das Schlimme ist auch, dass TNA offensichtlich ja gar keine Konsequenzen zieht, dass Jeff Hardy, obwohl er jetzt das ja nicht der erste... Ja, bei Impact war er ja wohl nicht anwesend, Jeff Hardy, aber... Entlassen. Ja, er soll jetzt wieder dann irgendwann zurückkommen als Babyface. Ja, theoretisch müsste man ihn direkt anlassen. Aber man müsste ihn ja jetzt entweder entlassen oder ihn dazu zwingen, dass er in einer Entzugsklinik einen Drogenentzug macht. Und da er wahrscheinlich aber sagt, ich mach das nicht, sagen sie, naja gut, dann kommst du halt so zurück. Na, wäre halt sehr sinnvoll, beziehungsweise das einzig Richtige, da ihn in eine Entzugsklinik zu schicken. Aber das ist halt TNA, ne? Die Vorbedingung, als er von TNA zurück zu WWE gekommen ist. Und da hat es dann ja auch eine Zeit lang gewirkt, obwohl er da ja dann auch schon wieder in das alte Muster zurückgefallen ist und ja auch einige Verstöße da gegen die Wellness-Policy mit Drogentests hatte. Mhm. Also TNA müsste nach dem, was er bei dem Pay-Per-View gezeigt hat, auf jeden Fall eigentlich ganz klar sagen, entweder du gehst in Entzugsklinik oder du wirst gefeuert. Aber das ist halt TNA, die braucht solche Leute. Ja, TNA, die denken dann noch, also jetzt als Heel hat er ja nichts mehr gemacht, aber als er anfing bei TNA, als er da als Babyface war, da waren schon die Hausshow-Besucherzahlen höher. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich sind die so verzweifelt, dass sie sagen, gut, wenn er nicht will, dann nehmen wir ihn aber trotzdem zurück. Dann machen wir ihn wieder zum Babyface, damit wieder mehr Leute zur Hausshow kommen. Was ich auch wiederum sehr erschreckend finde. Das ist völlig erschreckend, ja. Tja, so ist das. Thomas, dein Fazit zu dem Pay-Per-View? Daumen nach unten. Einer der schlechtesten, also TNA hat ja schon viele schlechte Pay-Per-Views gehabt, aber das war sicherlich so mit bei den Top 10 der schlechtesten Pay-Per-Views ist dieser sicherlich ganz oben mit dabei. Und wenn der Main-Event nicht gewesen wäre? Es gab zum Beispiel noch, also ich durfte ja nicht alles sagen, aber es gab zum Beispiel noch ein katastrophal schlechtes Match zwischen RVD und Mr. Kennedy. Heidewitzka, war das schlecht. Und dann war das Ende auch noch so schlecht. Ja, und welchen Daumen, wenn der Main Event nicht gewesen wäre? Nach unten. Auch. Ja, also der hätte auch, er hat durch den Main Event 2 Daumen nach unten dann verdient. Er hätte aber auch, obwohl, es gab wie gesagt 2 gute Matches. Mhm. Beim Pay-Per-View, das reicht nicht. Er kann nicht mit einem Pay-Per-View naja. 2 guten Matches. Der Main Event war der einzige Grund, dass ich in diesen Pay-Per-View reingeguckt habe. Aber positiv ja war das natürlich auch nicht. Es war reines Interesse natürlich. Ist das? Also von daher. Zum Entsprechen. Ich habe den ja auch nicht gekauft. Also es ist für TNA kein Ball. Nachdem ich den Pay-Per-View gesehen habe, habe ich gesagt, so, ab jetzt gucke ich nur noch zweimal im Jahr TNA, nämlich Lockdown und Bound for Glory. Und den Rest höre ich mir nur an, was da gerade passiert ist, damit ich so ein bisschen bei den Storylines auf dem aktuellen Stand bin. Ja, kann ich dir zustimmen, ja. Dann haben wir jetzt zwei gleich, dann werden wir Lockdown und Bound for Glory ebenfalls in unsere Jahrestippliste mit reinfügen, dann werden wir die auch tippen, denn die gucken wir dann ja auch beide. Ja. Dann haben wir das ja geregelt. Nicht, bei den anderen würde ich das nur so machen, wenn ich dann im Wrestling Observer Podcast höre, dass da irgendwie 5-Sternen-Matches waren, dann würde ich mir das wahrscheinlich in der Wiederholung. Ja, das ist natürlich noch eine Ausnahme. Thomas, hast du ansonsten noch irgendwelche wichtigen Dinge zu verkünden? Nee, ich wollte jetzt eigentlich, wenn es geht, die Wahlberichterstattung mit Ton und Co. Okay. Sonst hätte ich noch vieles, was ich erzählen könnte, aber das würde ich jetzt mal weglassen, damit ich pünktlich Feierabend machen kann von dieser schweren Arbeit des Podcasts aufnehmen. Hast du das E-Book, was du mir verlinkt hattest, was gratis gab, Der geheimnislose Junge, hast du ja schon angefangen zu lesen? Oder zu hören? Ich lese aktuell das, den derzeitigen Roman von Michel, ich weiß nicht, wie man den französischen Namen ausspricht, Holbeck oder wie auch immer. Ich habe ja damals Latein gehabt, aber... Wie heißt der? Das heißt Karten und Gebiete. Mhm. Der Autor, den habe ich in den... Ah, das gibt's als E-Book neu. Gar nicht so lang, ja. Ich habe den, ich glaube, das war die Anfang der 2000er, da hat er ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Angriff aus der Kampf... Ansichten aus der Kampfzone oder so. Oder Angriff aus der Kampfzone. Da gab es hier in unserer Stadt auch eine sehr gute Theateraufführung, eine Theaterversion von, und dann hat er noch Elemente und Plattformen geschrieben. Sehr, sehr gute Bücher. Da habe ich gesehen, das neue gibt es auch als E-Book. Da wollte ich gerade sagen, das hatte ich bei Libri auch gesehen, wo du jetzt den Namen gesagt hattest. Und dann habe ich angefangen zu lesen und bisher bin ich ein bisschen enttäuscht. Also im Vergleich zu den früheren Büchern finde ich es ein bisschen langweilig. Was genau ist das für eine Art? Es ist ein Roman, der in der Kunstszene spielt. Da geht es um einen Künstler, ja, und so dieses ganze Umfeld, diese Galerieszene und wie er angefangen hat mit Kunst und wie er seine ersten Erfolge hatte. Worauf das jetzt noch hinausgeht, weiß ich nicht. Er hat so die Eigenschaft, dass er gerne auch mal reale Personen mit einbindet. Da ist es zum Beispiel so, dass er selber namentlich als Person auftaucht, weil er für diesen Künstler, der da im Mittelpunkt steht, für irgendeine Ausstellung das Vorwort in dem Katalog schreiben soll. Mhm. Nee, ich bin bei Der geheimnislose Junge auf Seite 136 jetzt und ich kann das absolut empfehlen. Es liest sich sehr, sehr gut, ist sehr spannend. Also ja, ich habe es auch schon auf meinen E-Book-Reader synchronisiert. Ich habe mir das andere von dem Pfannenberg jetzt über eine andere E-Mail-Adresse auch noch besorgt und auch auf den E-Book-Reader kopiert. Ja. Die werde ich, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, weil das Holbeck-Buch ist ein bisschen länger als das, was ich davor gelesen habe. Mhm. Davor hatte ich Die Kündigung von Hubertus Meyer-Burckhardt gelesen. Da hatte ich recht hohe Erwartungen drin. Die wurden leider ziemlich enttäuscht. Das hat mir nicht so toll, so gut gefallen, das Buch. Mhm. Das ist ganz komisch. Ich hatte davor mit den beiden Büchern, die ich auf dem Weg nach Emden hatte, viel Glück gehabt. Die waren beide sehr gut. Das eine war sogar sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich scheinbar dann mit dem Die Kündigung und dem Holbeck-Buch zwei Bücher, die nicht so ganz an die Erwartungen rankommen. Die Kündigung war sehr, sehr kurz. Irgendwie nur, ich glaube, so als Papierbuch wären es wohl 150 Seiten und in dem E-Book wieder nur 110 Seiten. Und das war trotzdem quälend, das bis zum Ende zu lesen. Ich habe nur gesagt, weil das so kurz ist, lese ich das bis zum Ende durch. Ja, ich werde also, wenn ich das E-Book durch habe, habe ich noch hier Das Wesen von Arne Strobel, das werde ich dann lesen und Mitte nächsten Monat werde ich dann Schick lesen. Und hast du denn Die Arena von Stephen King schon durch? Hahaha, ha, ha. Ich werde es noch tun. Es liegt hier noch, aber nicht als nächstes. Ich habe momentan noch einige aktuelle Bücher, die ich noch möglichst bald lesen möchte. Ja, Chick musst du auf alle Fälle lesen. Das ja, das lese ich dann. Da werde ich mir vielleicht sogar nochmal das Hörbuch zu holen. Bei diesen freien E-Books, die es auf Libreka gab, das war ja jetzt wegen der Leipziger Buchmesse, da sind ja zusätzlich noch die Hörbücher dabei, aber da muss ich sagen, die interessieren mich nicht so sehr. Die Hörbücher? Wenn ich die gelesen habe, dann werde ich mir das nicht nochmal anhören. Nee, also ich habe jetzt ja auch die E-Books beide genommen. Ja. Liest du das dann auch? In dieser ZIP-Datei sind halt die MP3s noch mit dabei. Ne? Ja, weiß ich, hatte ich wohl gesehen, aber mich interessieren jetzt auch eher die E-Books. Ich lese das dann lieber. Ja, finde ich auch besser. Ja, ich auch. Ja. Nö, sonst gibt es bei mir nichts. Achso, ja, neues Album. Die Strokes haben ein neues Album rausgemacht. Mhm. Engel, weißt du was? Das macht so auf den ersten Blick oder aufs erste Hören, besser gesagt, einen ordentlichen Eindruck. Ist natürlich nicht so gut wie das allererste Strokes-Album, Is This It. Das ist aber ja auch wirklich schon mittlerweile ein moderner Klassiker. Den werden sie auch nie wieder erreichen können, aber macht einen ganz unterhaltsamen Eindruck. Und ich bin sehr positiv überrascht von den Sachen, die du mir ausgeliehen hast. Von diesem Two Fawning. Mhm. Finde ich hervorragend. Das finde ich ganz, das habe ich, also die anderen Sachen habe ich bisher alle, weil das so viel war, nur einmal gehört. Und dieses Two Fawning, das habe ich aber schon zwei, drei Mal gehört. Das erinnert mich teilweise sogar an einzelnen Stellen. Nicht jetzt im ganzen Konzept, aber an einzelnen Stellen erinnert mich das sogar so ein bisschen an die frühen Sachen von Portugal the Man. Aha. Ja, das stimmt aber. Das, das ist schon richtig. An einigen Stellen schon stark. Das Beatsticks-Album gefällt mir jetzt nach einer Zeit auch recht gut, muss ich sagen. Da habe ich noch nicht so richtig zugefunden. Also das habe ich einmal gehört und da muss ich sagen, da gibt es so dieses, dieses Reggae-ähnliche Titelstück, dieses Boombox. Das finde ich ganz toll. Aber ansonsten, ich finde das jetzt nicht schlecht, aber es ist nichts, wo ich sage, das ist jetzt was besonders herausragendes. Ja, das habe ich jetzt letzte Male im Bus immer ganz gerne gehört. Also das gefällt mir gut. Ja, ansonsten bist du dann dazu berechtigt, die Sendung mit deinem Trademark zu schließen. Palim, palim.